Hallo und herzlich willkommen zum 129. ConnenCast Themenpodcast. Wir besprechen heute die Detektiv Conan Black Belt Edition, den neuen Sonderband, den Egmont Manga hier bei uns in Deutschland rausgebracht hat. Und an meiner Seite sind heute der wunderbare Philipp. Hallo Philipp. Schönen guten Tag. Und der wunderbare Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen. Und last but not least der wunderbare Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Die Black Belt Edition ist am 7. Mai 2020 bei uns im Handel erschienen. Ein Sonderband mit japanischer Vorlage unter dem Titel Makoto Kyugoko oder beziehungsweise Kyugoko Makoto Selection am 18. März 2019 in Japan rausgekommen. Nur einen Monat vor Kinostart von Film 23, in dem ja Makoto neben Kaito Kid eine besonders große Rolle spielt und das ist natürlich kein Zufall. Und etwas mehr als ein Jahr später ist der Band auch schon bei uns erhältlich. Was uns sofort auffällt, wenn wir ihn in der Hand halten, gerade im Vergleich zu anderen Sonderbänden, er ist mal wieder sehr, sehr dünn. Wir haben ja in den letzten Jahren, waren es gewohnt, dass wir Sonderbände haben, die so um die 25 Kapitel lang sind, plus minus ein bisschen. Dass mal wieder so kurze Sonderbände mit nur 16 Kapiteln bekommen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Kick It Like Conan Edition oder die Special Romance Edition, die ja auch eher dünn waren. Und das hier ist auf jeden Fall seit langem der kürzeste Sonderband, den wir jemals bekommen haben. Sogar insgesamt der kürzeste. Also Kick It Like Conan hatte 17 Kapitel, hier haben wir 16 Kapitel, also nochmal eins weniger als das bisherige Minimum und damit nochmal unterboten. Also man merkt es eindeutig, wenn man in den Handel geht und sich diesen Band herausnimmt. Vorher, wie gesagt, 25 bis 30 Kapitel bei ja, Sherry Edition oder bei den Special Black Editions und hier dann jetzt so ein dünner Sonderband. Ich dachte erst, da fehlt was, aber nein, tatsächlich, er ist etwas dünner, aber ja, häufiger ist Makoto auch nicht relevant aufgetreten. Genau, und Makoto sehen wir auch schon auf dem Cover, natürlich seine Zeichnung aus dem Schlüsselloch und im Hintergrund sehen wir noch Kaito Kid, die Steine der Black Belt Edition sind dementsprechend in einem schwarzen Ton gehalten und das Detective Conan Logo in einem dezenten Weinrot. Das Egmont Manga Logo auf Conans Werk quasi in weiß mit schwarzer Schrift und die Black Belt Edition quasi im Stile von so einem japanischen Pinselstrich gehalten, nicht wie sonst irgendwie so ein Sticker oder absperrbandmäßig, sondern hier eher traditionell. Ja, das Hintergrundbild spielt natürlich ganz klar auf den Film auch an, den wir auch bald hier in Deutschland zu sehen bekommen, Film 23. Eben die ja, Rivalität zwischen Makoto und Kaito Kid, auch wenn Kaito Kid im Band nicht so die große Rolle haben wird, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Ist ja genauso wie in der japanischen Vorlage. Ist ja bei allen Sonderbänden so, dass wir das gleiche Motiv haben wie bei der japanischen Vorlage. Bei den Original-Manga-Bänden weicht das ja immer ein bisschen ab mit dem Hintergrund, aber hier ist es genauso ja, wie im japanischen Original, von daher kann man sich auch keine Fehler erlauben. Alles perfekt, ja. Interessant finde ich im japanischen Original, das kann man natürlich auch im Conan-Wiki nachsehen, sind die Backsteine im Hintergrund eher in so einem dunkelgoldenen Ton gehalten, wohingegen, wie gesagt, die deutsche Version eher dunkel bzw. schwarz ist. Und ich muss sagen, in diesem Fall gefällt mir tatsächlich die deutsche Version irgendwie besser. Ich mag es generell lieber, wenn die Bände so einen eher dunkleren Ton haben. Diese hellen Farben, die japanischen Bände, Sonderbände manchmal haben. Da gefällt mir das, was wir in Deutschland bekommen haben, schon eher. Ist im Deutschen auch recht einheitlich mit dem schwarzen Ton der Steine, das ja schon seit einiger Zeit benutzt wird. Früher hat man da auch ein bisschen variiert. Aber inzwischen ist man da bei einem einheitlichen Schema und das gefällt mir auch sehr gut, wenn die Sonderbände auch einheitlich daherkommen, so wie die Originalbände ja auch eine einheitliche Mauer haben, sage ich mal. Und schwarz passt natürlich auch ein bisschen zu der Gattung Mystery, finde ich, die da so ein bisschen reinspielt. Deswegen gefällt es mir eigentlich auch ganz gut. Auf dem Buchrücken haben wir nochmal, wie immer dasselbe, die Abbildung Black Belt Edition Detective Conan, Gosho Aoyama Egmont Manga. Auf der Rückseite oben in der Ecke die Genrebezeichnung Mystery tatsächlich auch in schwarz gehalten, mit weißer Schrift. Ja, schwarz auf schwarzen Stein, vielleicht hätte man da irgendwie das noch umkehren können und dann schwarze Schrift auf weißem Hintergrund machen können, aber es geht. Hier kommt ein Detektiv-Conan-Sammelband mit echtem Punch in der Black Belt Edition. Interessanterweise hat man Bourbon on the Rocks auf der Rückseite noch ein Anführungszeichen gesetzt. vom entsprechenden Sonderband, die Black Belt Edition in diesem Fall aber nicht, vereinen wir die besten Fälle des Karate-Meisters Makoto Kyogoko. Ob es nur ein Messer ist, das in seiner Schulter steckt, obwohl es eigentlich in seinem Arm steckte, oder eine Kugel, der er mühelos ausweicht, den Prinzen des Angriffs, hält so schnell nichts auf. Ja, der Prinz des Angriffs. Das ist ja so eine Sache. Makotos Spitzname ist ja eigentlich der Prinz der Kicks oder der Tritte. So hieß im eines auch eines der Kapitel des ursprünglichen Falls. Aber Makotos Spitzname wurde in der deutschen Version immer so ein bisschen unterschlagen. Deswegen weiß man hier vielleicht in Deutschland gar nicht so sehr, wer jetzt mit dem Prinz des Angriffs gemeint ist. Aber nun ja. Erneut das Egmont Manga Logo, egmontmanga.de und 6 € in Deutschland, der Preis 6,20 € in Österreich und variabler Preis in der Schweiz, da es dort keine Buchpreisbindung gibt. Ach ja, und natürlich das Offensichtlichste vergessen: im Schlüsselloch eine Farbzeichnung von Sonoko Suzuki, die natürlich in diesem Band, in dem es sich um Makoto dreht, auch eine große Rolle spielen wird. Eine in Deutschland bisher nicht bekannte Zeichnung aus der Shonen Sunday Nummer 2019-1, die im Dezember 2018 erschienen ist und eine der Teil einer Coverzeichnung war eben in Promotion für Film 23. Deswegen trägt sie da auch ein Karate-Outfit, weil auf dem Cover hatten alle Charaktere außer Kaito Kid wie Makoto Karate-Outfits an. Wenn wir den Sonderband aufschlagen, Detective Conan Black Belt Edition nochmal in Schwarz-Weiß mit dem Makoto vom Cover in Schwarz-Weiß und dann das Inhaltsverzeichnis, Detective Conan Black Belt Edition. Wir haben 5 Akten, wie gesagt, sehr kurz. Die Titel der Akten halten sich wie gewohnt an die deutschen Anime-Titel soweit vorhanden. Und ansonsten sind die Titel relativ leicht zu übersetzen. Sonokos rotes Taschentuch hat den Vorteil, dass der Fall so heißt wie ein Kapitel. Das heißt, da konnte man sich daran orientieren. Und sowas wie Kaito Kid vs. Makoto Kyogoko ist nicht sonderlich schwer zu übersetzen. Und wir haben 5 Sonderkolumnen, heißt es diesmal, zumindest hier in der Überschrift. Makoto und Sonoko in Love 123 und der Suzuki-Konzern versus Kaito Kid. Nicht unbedingt etwas, was viel mit Makoto zu tun hat, aber es ist enthalten. Eine Seite weiter haben wir tatsächlich auch mal wieder eine Charakterübersicht, wo uns Conan, Ran, Makoto, Sonoko, Kaito Kid, die Detective Boys, Una Haibara und Kogoro Mori vorgestellt werden. Auf einer Seite, diesmal ein bisschen übersichtlicher. Wir haben es ja öfters mal auf so 2 Seiten, aber in diesem Band sind scheinbar nicht so viele Charaktere relevant. Naja, wir haben ja auch nur Ja. 16 Kapitel. Wobei ich da gleich anmerken müsste, ich habe gelesen, die wichtigsten Charaktere und ja, Conan, Ran, Sonoko, Makoto, alles nachvollziehbar. Und dann kommt aber so Kogoro Mori und die Detective Boys, auch ohne Ei. Gut, aber das sei mal dahingestellt. Aber ich finde jetzt die Detective Boys in diesem Band als wichtige Charaktere zu bezeichnen, finde ich eher nicht so passend, weil es geht ja nicht um die Detective Boys, es geht ja um die wir da oben schon sehen, Makoto, Sonoko, Ran und Conan, das sind ja mehr so die Hauptpersonen und ich fand die Detective Boys hier nochmal zu erwähnen, fand ich irgendwie eher unnötig. Da wäre ja sogar Yamamura Ja. relevanter gewesen, der in 2 Fällen auftaucht. Ich meine, die Detective Boys, die Naja. treten doch nur, ich glaube, auf einer Seite auf, wo Ei Ja. kurz was Conan was fragt, ansonsten, ja, also. Na, es sind schon ein Oder paar mehr was? Seiten. Beim Echt? Valentinstagsfall, das ist doch dieses Ganze, wo sie auf der Straße sind und so. Und Ayumi Ah will ja, ja stimmt, da haben sie irgendwie. am Anfang gesprochen. Okay. Ja. Also es Ja, sind das schon ein meinte paar ich mehr mit. als eine Seite, aber ja. Ah, Yamamura okay. ist relevanter. Definitiv. Also, ich hätte jetzt nicht im Kopf gehabt, dass die Detective Boys hier irgendwie groß in Erscheinung treten, aber gut, die 2 Seiten in dem Valentinstagsfall und vielleicht noch was anderes. Aber gut, wenn es im japanischen Original so ist, dann muss man das wohl auch in Deutschland da rein übernehmen, ob es Sinn macht. Ja. Ich finde es auch gar nicht schlecht mit so einer Charakterübersicht, dass man nochmal alles auf einen Blick hat. Das ist, glaube ich, bei den Short-Story-Bänden auch immer enthalten gewesen, ganz grob und kurz. Finde ich eigentlich nicht verkehrt, wenn man das im Sonderband macht. Vielleicht auch für Fans, die noch nicht so großen Zugang zu Detektiv Conan haben und das vielleicht deren erster Conan-Band allgemein ist, dann finde ich es nicht verkehrt, wenn man da die Charaktere mal vorstellt. Vor allem tatsächlich, Makoto ist ja wirklich nicht jedem Conan-Fan ein Begriff. Selbst wenn man den Sonderband kauft, okay, dann sollte man vielleicht Makoto-Fan sein oder so, aber ja, Tatsache. Gut. Ja, also ich hätte mir da eher vorgestellt, dass wir vielleicht doch den Onkel von Sonoko, der ja im letzten Fall mit einen Auftritt hat, dass der hier vorne mit vorgestellt wird, anstatt der Detective Boys oder Kokoro. Ja. Andererseits wird der ja dann in der Sonderakte vor dem relevanten Fall mit ihm in der Suzuki-Konzern versus Kaito Kid beleuchtet. Das stimmt. Hat er bestimmt selbst veranlasst. Ich kann nicht mit anderen Charakteren zusammen sein. Ich brauche eigene Titelseiten. Er wollte nicht auf Seite 3 im Band erscheinen, sondern wollte eigentlich aufs Titelblatt hier ganz vorne, da wo Kaito Kid im Hintergrund ist. Da wollte er eigentlich hin, aber Kaito Kid hat ihm die Show gestohlen. Ach so. Ja. Dem kommt der nächste Jirochi Suzuki Sonderband wahrscheinlich. Das wäre cool. Aus vermarktungstechnischen Gründen wird er vielleicht doch Kaito Kid Sonderband genannt, aber okay. Mal schauen. Und damit können wir jetzt auch schon nach den wichtigsten Charakteren. Sehen wir auch gleich auf der linken Seite schon Sonoko, wo schon steht Gogo Sonoko, wir sollen mit dem Band loslegen. Und ich würde sagen, das tun wir jetzt auch und den ersten Fall schildert uns Olli ein bisschen. Ja, das ist richtig. Der erste Fall ist einer der älteren Fälle. Wir bekommen ein wenig Nostalgie, sag ich mal, beim Lesen, weil es echt schon so lange her ist, dass ich den in den Original-Conan-Bänden gelesen habe und ja, jetzt darf man den nochmal lesen. Ja, wir befinden uns in Izu, einem Strand-Badeparadies oder Urlaubsinsel, ich weiß gar nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall ein Strand mit ganz viel schönem Wetter, Sonnenschein und da sind Sonoko, Ran und Conan unterwegs und ja, Sonoko hat ihren Fotoapparat mit dabei. Ein Fotoapparat kennt man heutzutage, glaube ich, kaum noch. Und macht von Ran ein ganz spezielles Foto, nämlich indem sie ihren Hintern fotografiert und will das nachher Shinichi zeigen und sagt, dieses Foto ist so prägnant, das muss ich ihm einfach nachher geben. Und ja, Ran ist damit nicht so ganz einverstanden. Und ja, dann kommen wir von einem Gespräch sozusagen zum nächsten und Sonoko erzählt, warum sie eigentlich überhaupt hier sind, nämlich wollte Sonoko sich ja so gerne mal einen Freund suchen, weil Ran hat ja Shinichi, aber Sonoko hat halt niemanden und deshalb sind sie extra ans Meer gefahren und ja, da wollte Sonoko dann auch endlich mal jemanden kennenlernen, aber irgendwie hatten die ganzen umliegenden Jungs und Herren der Schöpfung eher Augen für Ran und das findet Sonoko halt überhaupt nicht so toll. Und während des Gespräches kommt dann Tadahiko Michiwaki auf sie zu und spricht die beiden an und sagt dann, ja, ich würde euch gern kennenlernen und zum Essen einladen. Wollen wir nicht irgendwie was unternehmen? Und Sonoko ist natürlich zunächst super begeistert und denkt dann aber, ja, geht doch wieder nur um Ran hier. Geht man los, ihr zwei. Und dann macht ein bisschen, esst ein bisschen was und so. Dann stellt sich aber heraus, dass er eigentlich Sonoko einladen möchte. Und sie ist dann natürlich ganz überrascht. Natürlich auch glücklich. Conan hingegen ist dann sofort ein wenig misstrauisch, weil er so denkt, das ist alles ein bisschen merkwürdig, so ganz plötzlich aus heiterem Himmel. Nun ja, aber dann begeben sie sich eben in ein Restaurant und unterhalten sich dann so ein bisschen. Und ja, während des Gespräches werden sie dann von einem Kellner bedient, der hier Makoto Kyogoku benannt wird, weil er auch so heißt. Und der ist ja ein wenig ungehalten. Ich dachte erst, er macht sich über das Benehmen von dem Herrn so ein bisschen, weil er einfach im Café raucht. Aber ich glaube, damals war das noch erlaubt. Naja. Erzählen sie halt sozusagen so ein bisschen weiter. Die vier sind ja inzwischen. Und dann erzählt ihnen jetzt habe ich den Namen vergessen, Tadahiko, ob ich mir den Namen merken kann, erzählt dann eben, dass vor einem Jahr eben hier ein Unfall passiert ist mit einer langhaarigen blonden Frau. Da war ein Mörder und hat sie halt mit unzähligen Messerstichen erstochen und deshalb ist es halt gefährlich, irgendwie nachts hier so durch die Gegend zu gehen, weil da auch ein Wald in der Nähe ist und zufälligerweise sind die halt da gestern wohl vorbeigelaufen ran, Sonoko und Conan, aber die haben da nichts gesehen. Ja, dann lernen wir noch einen anderen mysteriösen Gast kennen, der die so ein bisschen misstrauisch beäugt und dann plötzlich kommt ein Ruf, wo eben gesagt wird, ey, hier liegt eine Leiche, eine blonde Frau und ja, dann wird eben die Frau gefunden, die Polizei fängt an zu ermitteln und ja, die vier sagen dann, dass sie sich gerne noch was anderes ansehen wollen und deshalb später nochmal treffen wollen. Dann gehen die drei zunächst zum Hotel zurück, wollen dort noch ein paar Sachen holen. Und ja, Sonoko hat dann was vergessen, geht allein zum Zimmer hoch, wird dann plötzlich von einem Mann angegriffen mit einem Messer, dem es auch fast gelungen wäre, ja, sie zu töten, wenn nicht Kogoro, der ist gar nicht hier, wenn nicht Conan und Ran dazwischen gefunkt hätten. Und dann, ja, erzählt Sonoko so ein bisschen, dass sie eben mit dem gekämpft hat und ihm dann eine Bisswunde zugefügt hat in dem Kampf und dass die beiden sie gerade noch so retten konnten. Ja, dann treffen sie sich halt wieder mit dem Tadahiko, ich glaube, so hieß er, wenn ich mir den Namen gemerkt habe. Und sie hatten ja vorhin schon die Fotos erwähnt. Sonoko hat dann eben die ganzen Bilder entwickelt, außer eben das eine Bild vom Anfang, wo sie Rans Hintern fotografiert hat. Das hat sie natürlich nicht mit dabei. Und dann schauen sie sich die Fotos an und der Tadahiko ist da so ganz neugierig und Sonoko lässt auch hin und wieder mal die eine oder andere Bemerkung über besagtes Foto fallen, aber geht dann zum Glück auch nicht weiter drauf ein. Ja, und dann wollen sie noch ein Restaurant besuchen und Sonoko ist aber eher müde, weil sie eben aufgrund des Angriffs nicht schlafen konnte. Geht dann in das Auto von dem Tadahiko, legt sich dahin, die anderen gehen dann in das Restaurant und ja, währenddessen sehen sie dann plötzlich, wie das Auto den Abhang hinunterrollt, weil das Restaurant ist an einer Klippe und dann können sie auch wieder gerade so noch Sonoko aus dem fahrenden Auto retten, was dann die Klippe runterstürzt und ja, das Ganze spitzt sich dann so ein bisschen zu und sie merken dann auf dem Rückweg, dass sie eben von diesem mysteriösen Mann verfolgt werden, der schon im Restaurant saß. Dann sagt Tadahiko, los, wir hängen den ab und rennen los. Und er und Sonoko rennen in den Wald in die eine Richtung und Ran und Conan in die andere Richtung. Die stellen dann den mysteriösen Mann, der sich als Privatdetektiv oder Ermittler entpuppt und sagt dann eben, dass er diesem Tadahiko schon lange Zeit verfolgt, weil er vermutet, dass er eben dieser Serienmörder ist, der es auf blonde Frauen abgesehen hat. Und ja, dann stellt sich relativ schnell heraus, dass er das eben auch ist. Und deswegen wollen Ran und Conan natürlich Sonoko sofort zu Hilfe ein, weil sie aktuell mit dem fiesen Mann alleine ist. Und er hat ja schon mal versucht, sie umzubringen. Zweimal sogar. Und ja, dann rennen sie in den Wald, um sie eben zu beschützen. Der ist allerdings ja schon wieder mal dabei, Sonoko mit dem Messer zu bedrohen, nachdem auch sie erkannt hat, dass sie dem Mann diese Bisswunde zugefügt hat. Und ja, gerade als er dann dabei ist, sein Messer zu schwingen und sie zu erstechen, eilt eben Makoto Kyogoko zu Hilfe, den wir schon im ersten Kapitel kennengelernt haben, und rettet sie dann und ja, der Mann wird dann entsprechend von der Polizei verhaftet. Es geht alles gut aus und ja, Makoto entpuppt sich dann am Ende, wie wir dank des Sonderbandes jetzt wissen und auch der aktuellen Geschehnisse von Detektiv Conan wissen, entpuppt er sich als heimlicher Verehrer von Sonoko und ja, die ganze Geschichte wird sich dann in den nächsten Story-Elementen weiterentwickeln. Hier ist der Fall dann jetzt allerdings erstmal zu Ende. Ja, ich fand den Fall eigentlich recht angenehm. Sind ja alle recht kurze Fälle hier in diesem Band. Maximal 4 Kapitel. Hier haben wir einen 3-Kapitel-Fall. Inhaltlich jetzt nicht der überragendste Fall, möchte ich sagen. Also ich fand es schon recht vorhersehbar. Man erinnert sich natürlich dran, weil es, wie Olli schon sagte, ein recht alter Fall ist. Muss als Makotos Einführungsfall natürlich hier mit rein. Und Makoto hat ja auch eine große Präsenz in diesem Fall, auch wenn er natürlich als ja, quasi Täter dargestellt wird oder zumindest als mysteriöse Person, von der man nicht genau weiß, was man von ihr halten soll. Aber als Ran dann am Ende einfällt, wer denn Makoto tatsächlich ist, ja, da wird es dann klar. Und ja, also den Fall braucht man hier in diesem Band auf jeden Fall. Ohne den geht's nicht. Das wäre sonst sehr kurios geworden. Ja, und an sich, wie gesagt, ja, eher Durchschnittsfall, wenn nicht sogar mit Tendenz nach unten. Ja, aber wie gesagt, muss hier mit dabei sein. Ja, also ich würde es nicht so kritisch sehen tatsächlich. Ich muss sagen, also was seine Bewertung angeht, es ist natürlich ein Fall, der mit rein muss, wie du schon sagtest, aber es ist ein sehr prägnanter Fall, der eigentlich jedem Fan so ein bisschen in Erinnerung ist. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das unbedingt mit Makotos Debüt zusammenhängt, ja, wahrscheinlich schon. Aber er ist einfach auch so vom Falltechnischen her, finde ich ihn jetzt nicht unterdurchschnittlich. Also dieser Trick mit dem Eis, das vors Auto gelegt worden ist und so, ja, jetzt zurückblickend betrachtet, ist es vielleicht ein eher simpler Trick oder auch, dass sie ihm halt ins Bein gebissen hat und nicht in den Arm. Ja, das ist jetzt rückblickend betrachtet vielleicht so relativ einfach oder es war klar oder so, aber ich finde damals, als man das erste Mal gelesen hat, auf jeden Fall, war er spannender und ich finde auch jetzt, wenn man den anschaut, liest er sich wirklich noch sehr angenehm. Deswegen bin ich eigentlich recht zufrieden und ja, vergebe, weiß nicht, 3 von 5 schwarzen Gürten für diesen Fall. Und ja, wie gesagt, er muss auf jeden Fall rein für die Einführung. Also ich muss sagen, ich finde diesen Fall eigentlich ziemlich gut sogar. Ja, vielleicht kann man argumentieren, das Mystery ist ein bisschen simpel, aber ich finde, dass der Fall macht viel durch seine Atmosphäre wett. Und ich glaube auch gerade damals im Anime ist jedem Fan diese Szene, wo Sonoko da angegriffen wird vom Täter im Gasthaus, ist, glaube ich, vielen Leuten in Erinnerung geblieben, weil sie auch innerhalb der Serie eine relativ krasse Szene ist, die eigentlich so fast nie vorkommt, weil Sonoko versucht ja auch so von ihm wegzukriechen, verzweifelt und wird dann wieder in den Raum gezogen und so einen brutalen Angriff auf eine wiederkehrende Person ist ja eigentlich eher eine Seltenheit und das bleibt einem deswegen schon ziemlich in Erinnerung. Man merkt aber auch, dass dieser Fall ein bisschen älter ist an der Übersetzung teilweise. Manche Stellen, da hatten wir letztens auch auf Discord zufällig eine Diskussion drüber, woran dann davon spricht, dass Sonoko ein Vamp ist, weil sie dann Typen aufreißt und Con bricht irgendwie die vierte Wand, wo er sagt, habe ich mir meine eigenen Gedankenblasen durchgelesen. Top. Ja, das sind noch so ein bisschen Eigenheiten von damals. Der Kontrast wird hier in diesem Fall ganz gut deutlich. Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, die man leider nicht irgendwie angepasst hat, ist, dass hier dauernd von blonden Frauen die Rede ist. Wie wir ja auch im Hintergrund, also im Schlüsselloch sehen, ist Sonoko ja nicht unbedingt blond, sie ist ja eher braunhaarig. Und im japanischen Original ist da von Shapatsu die Rede, was ein Modetrend ist und war, sich die Haare braun zu färben. Das war so ein Jugendmodetrend, weil in Japan ist ja eigentlich fast jeder schwarzhaarig, so gut wie. Die Japaner sind ja eine sehr homogene Gesellschaft. Und deswegen war es rebellenmäßig, sich die Haare braun zu färben. Und das war so ein Jugendtrend. Und Sonoko, einerseits sind die Frauen hier also eigentlich nicht blond, sondern braunhaarig. Auch wenn das natürlich in der Zeichnung vielleicht blond wirken mag, weil Aoyama ja hier nicht mit Rasterfolie oder so arbeitet, sondern es halt weiß lässt, wie alle Haarfarben, die nicht schwarz sind. Und andererseits spricht sie ja davon, ist dir mal aufgefallen, dass ich blond bin? Aber sie ist ja eigentlich nicht blond. Sie hat sich die Haare ja nur gefärbt. Und ich weiß nicht, wie das irgendwie damals zustande gekommen ist, aber es wurde jetzt auch nicht behoben, aber ich fand es immer merkwürdig, weil auch im Vergleich zum Anime, Sonoko ist ja nicht blond. Nicht wahr? Und ich glaube, im Anime sagt sie das auch im deutschen Anime, dass sie blond ist? Wahrscheinlich nicht. Und da muss sie ja sagen, dass sie braunhaarig ist. Ja, wie gesagt, das ist mir nur beim Lesen wieder aufgefallen, hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Und da finde ich es fast schade, dass da nicht nochmal beigegangen wurde. Aber es gibt so einige Stellen, wo nicht beigegangen wurde in diesem Sonderband. Da kommen wir teilweise auch noch zu. Teilweise haben wir es schon in diesem Fall, wo dann irgendwie im letzten Kapitel in einem Panel der Panelrand an einer Sprechblase ein bisschen ausradiert wurde, mit der Form von so einem Pinseltool, also wurde da scheinbar bei der Bildbearbeitung versehentlich eine Panel-Linie ein bisschen wegradiert, versehentlich. Das war schon im Ursprungsband so und wurde hier nicht korrigiert. Ja, und natürlich dementsprechend die Übersetzung wurde leider auch überhaupt nicht angerührt. Ein weiterer Punkt, der vielleicht nicht ganz so schön ist und der sich auch leider über den ganzen, also teilweise über den ganzen Band zieht, das hat man immer mal wieder mal, sind so Probleme mit dem Schwarzabgleich. Also das Schwarz ist so ein bisschen verschwommen häufig. Das ist jetzt hier in dem Fall, ist es mir beim Lesen direkt aufgefallen, Akte 1, Fall 2. Da gucken sie sich gerade die Fotos an in dem Gasthaus und da gibt es ein so ein Panel, wo Conne nochmal überlegt und nochmal so ein bisschen zusammenfasst in Gedanken und er ist auch. Vom Schwarz her, das wirkt alles in den Sprechblasen sehr verschwommen und auch die Zeichnung ein bisschen. Und das ist sehr schade, weil das tatsächlich immer mal wieder auftritt, auch bei einzelnen ja, Fallzeichnungen, also, oder wie sagt man, Kapitelbildern. Ja, das ist ein bisschen sehr schade und hier ist das auch schon in der ersten Akte mit drin. Und ja, das ist natürlich sehr. Ja, ärgerlich, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich anpassen sollte, was Lasse eben so ein bisschen angesprochen hatte mit Du Vamp und na gut, mit dem Blond. Das, ja, das ist vielleicht wirklich so eine Sache, wo man wirklich mal drüber nachdenken sollte. Ansonsten die sprachlichen. Ja. Das mit dem Vamp muss man nicht anpassen, das war nur so Eigenheiten der damaligen Übersetzung. Das mit dem Ja. Anpassen bezog ich vor allem auf das Blond. Ja, genau. Also da kann man wirklich drüber nachdenken. Einfach weil es. Wir wissen, welche Haarfarbe Sonoko hat, deswegen, ja, ein bisschen kurios tatsächlich. Das Problem hat man im Japanischen natürlich nicht. Hat sich die Übersetzung wahrscheinlich nicht geändert. Ja. Ja, ich wollte auch noch ganz kurz sagen, wie mir der Fall gefallen hat. Also ich fand, dass er, ja, wie wir schon gehört haben, er muss auf jeden Fall rein, weil es ist Makotos Einführungsfall. Und ich finde auch, von dem Punkt her muss er rein, weil hier Makoto wirklich, ich sag mal, viel Sendezeit hat, um es in Fernsehsprache zu sagen, oder Auftritte oder Zeichenauftritte, keine Ahnung, wie man das sagt. Auf jeden Fall ist er halt hier oft zu sehen, ist auch wirklich Teil der Story und tritt am Anfang auf, am Ende und ist ein relevanter Charakter. Und dieses Kapitel macht also auch Sinn, dass es in diesem Makoto-Sonderband, wo er wirklich oft auftritt, dabei ist. Also von dem Punkt her, ja, absolut empfehlenswert. Alles richtig gemacht. Ja, mir fällt auch gerade noch die Szene ein, wo Ran Sonoko aus dem fahrenden Auto gerettet hat. Ich glaube, das ist auch so eine ganz prägnante Szene insgesamt aus diesen Fällen, die schon sehr cool war, wo sie sich da hochgezogen hat an dem Rand und dann das eingetreten hat. Ja, das war schon sehr cool. Und ich glaube, da muss ich auch meine Bewertung noch ein bisschen anpassen und eher auf 3,5 bis 4 schwarze Gürtel gehen. Ja, doch, der Fall hat schon einiges, muss man schon sagen. Einiges hat auch die Sonderkolumne, die wir als nächstes bekommen, nämlich Makoto und Sonoko in Love, Teil 1, wo wir nochmal einige Zwischenfälle beleuchtet kriegen, wo Makoto entfernt eine Rolle spielt, aber dann nur gegen Ende mal ganz kurz in einem Panel auftritt. Nicht, dass es irgendwelche anderen Fälle in diesem Band gehindert hätte, wo das auf jeden Fall auch so viele Auftritte von ihm sind, aber naja. Hier haben wir einmal mysteriöse Buchstaben aus Band 25, der hier auf einer Seite beleuchtet wird. Dann nochmal, beziehungsweise auf zwei Seiten. Und dann die Kammspielfalle, Megures Geheimnis. Natürlich mit japanischen Panels, wie immer. Ganz, ganz toll. Dann nochmal zwei Seiten mit Mord im Töpferkurs und wo auch so ein bisschen, es wird immer so ein bisschen auch auf Ran und Shinichi eingegangen, so parallel zu Makoto und Sonoko. aber vor allem viel auf die, eben auf Makoto und Sonoko natürlich. Was mir jetzt nochmal gerade auffällt beim Durchblättern, ich habe das Gefühl, das kann mich aber auch trügen, diese Sonderakten oder Sonderkolumnen sind ein bisschen bildlastiger als sonst. Also ich habe das Gefühl, hier werden viel einfach nur Panels abgedruckt und eher weniger Erklärungen dazu, wie das bei anderen Sonderbänden sonst eher mal üblich war. Vielleicht wollte man auch einfach ein paar Seiten füllen. Und dann geht der Töpferkurs noch auf der letzten Seite der Sonderkolumne weiter, wo uns nochmal mitgeteilt wird. Und auch Ran hat einen Teebecher hergestellt. Conan verwendet den Becher als Stifthalter. Nein, tut er nicht. Das ist nämlich Ran, die ihn als Stifthalter benutzt. Ups. Aber wie schon mit dem Messer in der Schulter von Makoto auf der Rückseite, was denn er eigentlich in seinem Arm war, manchmal verrutschen die Dinge so ein bisschen scheinbar bei der Übersetzung. Also ich kann dir sagen, dass dein Eindruck dich wohl nicht trügt. Mir ging es ziemlich ähnlich. Dass das hier sehr panellastig ist, umso bescheidener ist es tatsächlich, dass die Panels nicht übersetzt sind. Ich glaube sogar, das ist so absichtlich so gemacht worden, dass man mehr auf die Panels sich fokussieren wollte und nur an die Seite nochmal diese kleinen Beschreibungen dazu packen wollte. Ja, weil das, was in den Panels gesagt wird, ist ja eigentlich sogar relativ wichtig und das ist gerade nur dieser kleine Text, der da nochmal daneben steht, der ins Deutsche übersetzt wurde, der greift das ja im Grunde nur nochmal so ein bisschen auf. Ja, und also umso ja, schade oder schlechter ist es, dass es nicht übersetzt worden ist. Also das sollte man sich wirklich mal Gedanken machen. Ich meine, das, wir haben jetzt so viele Sonderbände und klar, es ist jetzt in keinem Sonderband wirklich übersetzt worden, aber wir haben schon so viele Sonderbände und man hat die Sachen ja schon übersetzt. Das ist einfach nur eine Sache, man guckt sich nach, was hatten wir da hingeschrieben und wir versuchen das dann noch irgendwie da reinzuquetschen, dass es halbwegs ordentlich aussieht. Also es ist natürlich eine Mehrarbeit, als wenn man einfach das Japanische drin lässt, aber auch nicht in so viel an Mehrarbeit. Und es sind nicht Seiten, die, weiß nicht, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten, die komplett neu übersetzt werden müssten. Also das verstehe ich so wirklich nicht. Ja, und hier gerade hier fehlt mir dann doch das Verständnis, wenn irgendwie auch diese Seitentexte da so sehr darauf anspielen, was in den Panels geschieht, was vorher in den Fällen häufig nicht so der Hauptaugenmerk war. Da ging es wirklich um die Texte, die da standen und die Panels sollten das nur unterstreichen. Und hier ist, glaube ich, wirklich erstmals so andersrum. Sicherlich auch dessen geschuldet, dass Makoto in diesen Kapiteln, die hier beleuchtet werden, auch nur so selten auftritt und man dann einfach diese Panels, diese zwei Panels oder was, wo er halt dann auftritt oder drei, auch einfach nehmen konnte und einfach diesen wichtigen Teil dann auch hier abbilden konnte. Ja, es ist wirklich ein Ärgernis, dass es nicht übersetzt wurde, wie ich finde. Wirklich sehr schade. Ja, würde ich auch sagen, weil ich persönlich hier auch das Gefühl hatte, dass diese kleinen Seitentexte, die ja eben, wie schon gesagt, nur auf die Szenen anspielen, dass die oftmals auch gar nicht ausreichen, um das Geschehen, was auf den Bildern passiert, wirklich abzubilden. Also das kommt später nochmal, woran da irgendwie so ein Los oder so kauft in einer anderen Akte. Da steht dann einfach nur ja ran, hat dieses Los gekauft und es ist enttäuschend und man kann überhaupt nicht nachvollziehen, was überhaupt damit wirklich gemeint ist. Und da würde es echt helfen, wenn diese Bildertexte eben auch in Deutsch stehen würden, weil man das dann auf jeden Fall besser nachvollziehen kann. Und hier in dem Band muss ich auch echt sagen, ist das ein großes Manko, dass man das dann eben nicht nachvollziehen kann, weil es eben ja essentiell dafür ist, um eben die kleinen Andeutungen besser zu verstehen. Ja, da hast du recht. Das wird gerade bei diesem Los, wenn ich jetzt mal die Seite aufschlage, als sie hört, was auf ihrem Los steht, hebt Ran sofort ihr selbst erlebtes Karateverbot auf mit einem Pfeil auf die Panels daneben, wo der Täter aus diesem Fall damals eben ihr Los vorliest. Ja, und das ist dann eher blöd. Gar nicht mal so blöd, sondern eher ziemlich, ziemlich gut, ist der nächste Fall, mit dem wir uns hier beschäftigen dürfen im Makoto Kyoko Sonderband, nämlich der blutige Valentinstag, an dem ein zuckersüßer Tag, mitten im Winter, und wir schlagen die Farbdoppelseite auf, die natürlich hier nicht farbig ist, und sehen, huch, Fall 1, Doppelpunkt, blutiger Valentinstag, da hängt irgendwie noch so ein Doppelpunkt mit dran im Fall. Findige Leser, die das vielleicht mit Band 33 verglichen haben, dem Original, sehen natürlich, dass in den normalen Bänden steht ja Fall 3 und dann kommt ja ein Doppelpunkt. Und in diesem Fall war der Doppelpunkt scheinbar beim blutigen Valentinstag irgendwie mit drin in dem Typeset. Und den hat man hier nicht entfernt, obwohl er hier eigentlich nicht reinpasst. Und so haben wir jetzt einen Kastenfall 3 und dann Doppelpunkt blutiger Valentinstag. Ups. Da hat man nicht ganz richtig, da hat man das ein bisschen falsch gearbeitet. Nein, nicht falsch gearbeitet, aber da hat man einfach nicht richtig gearbeitet und das übersehen. Wird gelaufen. Wir haben die angesprochenen zwei Seiten Relevanz der Detective Boys, die sich über Valentinstag unterhalten. Und wir haben noch eine kurze Szene, wo James Black ein bisschen verdächtig gemacht wird. Das ist ja so ungefähr die Zeit, wo er zum ersten Mal auftaucht. Und später in dem Fall wird ja auch noch Shuichi Akai verdächtig gemacht, wo Conan an ihn denkt. Ja, ja, die guten alten Zeiten, als die Charaktere noch als verdächtig und unbekannt galten. Lustigerweise beide hier in diesem Fall kurz angesprochen, aber doch insgesamt ohne Relevanz. Kuro, Sonoko, Ran und Conan fahren in die Berge zu einer abgeschiedenen Hütte in einem Wald. Eigentlich laut Sonoko nur, um sich Wildtiere anzusehen, aber Sonoko hat einen heimlichen Plan. Sie will dort, kann man spezielle Valentinstagsschokolade oder ganz besondere Valentinstagsschokolade machen, beziehungsweise sich das beibringen lassen. Und sie möchte ein Schokoladenherz für Makoto machen, denn sie ist sich ein bisschen unglücklich ob der Distanz und der Unklarheit zwischen ihr und Makoto. Und sie sagt, dass Ran so stark ist, weil Shinji ist ja schon so lange weg und Ran hält das so gut aus. Und Ran sagt, ach, das ist doch alles kein Problem. Und Con guckt sie so an und denkt sich so, Ran, du bist tapfer, aber es ist doch schon ein Problem. Auf der Berghütte treffen sie natürlich auch auf die anderen Gäste, die Besitzerin der Hütte mit ihrem Hund. Saburo, ne? Ja, der gute alte Saburo, der ja in diesem Fall auch noch eine Rolle spielt. Und von den Gästen geht der Reporter Yoshitaka dann in den Wald, um, weil er eben Reporter ist, dort etwas Bildaufnahmen zu machen und zu recherchieren. Es gibt auch eine Legende von einer Schneekönigin, einem bösen Geist in diesen Wäldern, weil natürlich gibt es das, es ist Japan, da gibt es an jeder Ecke irgendwelche bösen Geister in der Folklore. So kommt es dann aber, wie es kommen muss. Der Herr kommt nicht aus dem Wald zurück und als sich dann alle in den Wald begeben, macht sich auch Conan auf und kann dann tatsächlich als erster die Leiche des Reporters finden, der natürlich auch mit einer Kamera unterwegs war, die man untersuchen kann und dann sieht man auf einem Foto Blutflecken und man guckt sich Videoaufnahmen an und irgendwie dieser Hund ist ja auch, fällt Conan auf, ein bisschen komisch und dann heißt es eben, dass eben auch noch eine vermummte Gestalt mit schwarzer Strickmütze, die natürlich nicht Shuichi Akai, sondern Makoto Kyoko ist, auf dem Weg zur Hütte ist und am Ende kommt Makoto dann ganz rechtzeitig an, um zusammen mit Ran den Täter zu überwältigen des Falles und tatsächlich am Ende auch das Schokoladenherz von Sonoko in Empfang nehmen zu können, wodurch die beiden jetzt ganz, ganz offiziell ein Paar sind. Und ab diesem Moment tritt ja auch Sonokos Lust auf Männer sehr in den Hintergrund. Der einzige Ausnahme ist dazu Kaito Kid, aber ab jetzt ist auch Sonoko auf Makoto ziemlich festgelegt. Und dementsprechend ist am Ende Ende gut, alles gut, auch für Ran, die ja von Conan bzw. Shinichi dann auch noch eine kleine Freude gemacht wird, dass sie ihre Schokolade auch übergeben konnte. Ja, blutiger Valentinstag ist meiner Meinung nach ein sehr schöner Fall, ein sehr guter Fall, auch etwas, was man damals vielleicht noch aus dem Anime gut kennt, eben wegen dieser atmosphärischen Szenen im Wald, der Trick mit den zwei Hunden, weil es sind natürlich zwei verschiedene Hunde, ich glaube, das weiß inzwischen auch so ziemlich jeder, ist sehr schön und wir haben viele, auch hier im Manga gerade viele beeindruckende visuelle Seiten, wenn ich mir so das Coverbild von Fall von dem zweiten Kapitel ansehe, wo Conan mit dem Hund jaulend im Hintergrund im Wind im Wald steht. Sehr cool. Oder auch das als Cover Pages Panel, woran mit dem anderen Hund im Arm dasteht. Und natürlich am Ende auch die Karate-Action, wo Makoto wie auf dem Rückseite des Bandes schon verraten, einer Gewehrkugel ausweicht und ihm dann zum zweiten Mal in Folge, im ersten wurde ihm ja die Brille so weggeschlagen und hier wird ihm die, das ist ja quasi auch so eine Schneebrille, wird ihm vom Gesicht geschossen. Der Arme sollte sich vielleicht mal irgendwie noch einen besseren Gesichtsschutz zulegen. Ja, ein Klassiker, ich würde ihn schon als Klassiker bezeichnen, von Detective-Con, gut bekannt aus dem Anime und insgesamt ein sehr toller Fall, wie ich finde. Ja, der Fall ist ohne Frage auf jeden Fall super, das will ich nicht abstreiten und ja, die Geschehnisse, die Geschichte ist auch alles super und so. Das, ja, da gibt's nichts dran zu rütteln, den Fall kennen und lieben wir hoffentlich alle. Ja, was mich persönlich nur ein bisschen stört, was man aber vielleicht auch gar nicht hätte anders machen können, aber ich finde, auf die Sicht jetzt von Makoto gesehen, beim Lesen ist er nicht so wirklich, wie im Vergleich zum ersten Fall, wirklich präsent und da. Also wird zwar am Anfang halt erwähnt und der Grund der Reise wird genannt und dann am Ende im letzten Kapitel taucht er ja auch auf, sorgt dann auch für ordentlich Action und man kann halt sehen, was er drauf hat. Das ist auch alles toll und gut. Aber halt so dieses drauf hinarbeiten, das geschieht ja alles ohne Makoto. Und deswegen fand ich es beim Lesen so, ich habe natürlich immer so an Makoto gedacht und natürlich kannte ich den Fall auch, aber während ich halt die ganzen Mystery-Geschehnisse mit dem Kriminalfall und dem Schokoherz und den Fotos und das alles, ja, fand ich mich eher in einem normalen Detektiv-Conan-Mystery-Band wieder, als eben in der Makoto Edition oder Selection, wie es heißt. Nee, Edition heißt es. Ja, aber ja, ist vielleicht nicht anders zu machen. Er tritt ja trotzdem auf, aber ja, ich persönlich finde es halt schwierig in dem Sinne, weil ja, Makoto eben nur am Anfang und am Ende kurz Screentime hat, so wie wir es in der ersten Sonderakte schon kurz erwähnt hatten. Ich finde, das Hauptaugenmerk liegt eben hier auf dem Fall und nicht wirklich auf Makoto, deswegen ja, eher schwierig sozusagen. Also klar, dass er hier mit drinne ist und ist auch gut, aber mir persönlich war es zu wenig Makoto. Ja, also es ist die Black Belt Edition. In diesem Fall hat mal der Hund gebellt. Hahaha. ich sehe das genauso wie Olli. Der Fall leidet am Makoto-Mangel, würde ich jetzt diagnostizieren. Erschwerend hinzukommt, was eigentlich, also es ist ein sehr guter Fall, ich glaube, da sind wir uns wirklich alle einig, aber was erschwerend hinzukommt, ist halt eben noch diese Geschichte mit Shinichi und Ran, die hier auch sehr in den Fokus gerückt ist. Wir sehen das auch in den letzten Seiten, da geht es nämlich nicht um irgendwie noch groß Sonoko und Makoto, es geht halt um Shinichi und Ran und auch vorne, zu Beginn schon. Und ja, die 6 Seiten, wo dann Makoto tatsächlich einen Auftritt hat, muss man sagen, das ist halt ein sehr geiler Auftritt von Makoto. Der ist einfach total badass, wie er da reinkommt und den Typen K.O. tritt und dann dieser Kugel ausweicht. Also das ist auch so ein Fall, der ist ja auch jedem, wie Lasse schon sagt, jedem im Gedächtnis. Ja, aber es ist halt, er leidet halt am Makoto-Mangel. Man sieht halt am Anfang noch ein bisschen jemanden mit der Mütze im Wald stehen, in der schwarzen Strickmütze, wo er am Anfang noch auf diese Akai-Anspielung, die Lasse auch schon erwähnt hatte. Ja, ich weiß nicht, also das ist sehr schwierig, aber andererseits ist das schon ein Fall, wo er durch diesen Auftritt halt doch sehr präsent ist und man weiß halt, Makoto tritt in diesem Fall auf. Das bleibt einem auch in Erinnerung. Ja, aber er hat halt den Makoto-Mangel, ja. Das ist, ja, schwierig. Ja, also ich finde, man muss den ganzen Sonderband immer so ein bisschen als Makoto und Sonoko Sonderband sehen, wo es eigentlich ja um die Liebesbeziehung der beiden geht. Klar, im Fokus steht natürlich auch Makoto, aber vor allem natürlich wegen des Film 23, der ja in Japan in den Kinos gestartet ist zu der Zeit, als der Band rauskam. Deswegen wollte man natürlich Makoto auf dem Cover haben, ganz klar. Aber im Grunde geht es doch vielmehr um die Beziehung zwischen Sonoko und Makoto, finde ich zumindest. Von daher bin ich auch der Meinung, man kann das durchaus vertreten, diesen Fall hier mit reinzunehmen. Okay, wenn man den gestrichen hätte, man hätte keinen anderen Ersatz gehabt, dann wäre der Band noch dünner gewesen. Das will man natürlich auch nicht. Ja, von daher finde ich gut, dass der hier mit da drin ist. Und natürlich steht die Liebesbeziehung zwischen Sonoko und Makoto hier auch im Vordergrund, genauso wie zwischen Shinichi und Ran. Ja, von daher gut. Aber ich bin tatsächlich kein großer Fan von diesem Fall, muss ich zugeben. Auch wenn ich sonst abgelegene Szenarien sehr gerne mag, wenn man abgeschnitten von der Außenwelt ist und so ein bisschen vor sich hin alleine ermitteln muss. Aber irgendwie hat mich dieses Setting schon damals nicht gepackt und ist auch diesmal nicht so rübergekommen. Ja, ich fand den ersten Fall in diesem Band auch schon nicht so überragend, jetzt den zweiten auch nicht. Später wird's besser, so viel kann ich versprechen. Gib's ja, zu, du magst einfach keine Schokolade. Genau, so ist es. Nein, ich liebe Schokolade, aber es hat mich nicht abgeholt. Damals nicht und heute nicht. Aber ich kann verstehen, dass man diesen Fall tatsächlich sehr feiert. Und es ist ja auch ein wahrer Klassiker. Also das ohne Zweifel. Aber für mich ist es nicht, zählt nicht zu meinen Favoritenfällen. Vielleicht noch zu dem Punkt, den du eben angesprochen hattest mit Sonoko. Also ich gebe dir irgendwie recht, aber irgendwie auch nicht. Also dann hätte man den Band meiner Meinung nach sagen sollen, Makoto und Sonoko Love Selection oder sowas. Dann hätte ich gesagt, okay, dann kann der Fall auch super rein mit diesen ganzen Liebesbeziehungen, ich mache dir Schokolade und so. Dann hätte ich gesagt, das ist gar kein Problem. Aber da das halt nur als Black Belt Edition vermarktet ist, ja, das weiß nicht, ob das so klug war, auch aus Japan, aber das, ja gut. Kann man jetzt nicht ändern. Ne? Ich meine, ich kenne Film 23 noch nicht. Ich weiß nicht, ob da Sonoko auch eine prägnante große Rolle einnimmt, aber ich schätze mal, allein von dem, was medial aufgemacht wurde, dass dort Makoto sehr im Fokus steht und Kaito Kid natürlich. Aber Kaito Kid hat man ja schon abgedeckt, deswegen hat man dann gesagt, ja komm, wir fokussieren uns bei den Sonderbänden und so auf Makoto und bringen das ein bisschen in den Fokus. Und ja, was hat man bei Makoto? Ja, es ist alles, was man hat, ist in diesem Sonderband verarbeitet und das auch mehr als gut. Von daher, ja. Deswegen kann man Sonoko nicht aufs Cover schreiben, ist natürlich klar. Ja, wie man es macht, man macht's falsch. Ja, so ein bisschen. Vielleicht hätte man auch den Titel von den Sonderkolumnen, Makoto und Sonoko in Love, hätte man ja vielleicht auch als Titel für diese Selection ein bisschen wählen können. Ja. Eine Auswahl, die ich eher nicht so gut finde, ist in der nächsten Sonderkolumne die Sprünge zwischen den Fällen. Denn wir waren ja jetzt, der erste Fall ist ja so aus Band 22, das ist ja gut. Und dann hatten wir in den Sonderakten so Fälle aus Band 25 bis zu Band 30. Und der Valentinstagsfall kommt dann ja aus Band 33. Jetzt aber sind wir wieder in der Sonderakte und jetzt haben wir plötzlich einen Fall behandelt, der aus Band 25 stammt. Wieder. Und dann springen wir jetzt ganz wild herum und springen zu Band 44 und Band 48 in den Fällen, obwohl die nächsten Fälle dann ja auch erst, wir sind jetzt bei Band 68 irgendwie mit der Beleuchtung, der nächste Fall, den wir haben, stammt aber aus Band 52 irgendwie, wird da umhergesprungen, wir haben nochmal den White Day, das kann ich allerdings ein bisschen besser verstehen, als weil der ja quasi direkt an den Valentinstagsfall so ein bisschen anknüpft, auch wenn er wesentlich später spielt. Aber sonst bin ich nicht so ein Freund davon, dass hier so wild umhergesprungen wird und das, warum hier das mit dem Tennisplatz hier. Moment mal. Ich lese das hier so einfach vor, ohne drüber nachzudenken. Das verdächtig scharfe Curry war doch nicht im Band 25, das war doch im Band 40. Aha, Moment, hier steht ja Band 25, Kapitel 1 bis 3. Das ist doch eigentlich mysteriöse Buchstaben, oder nicht? Ist es gar nicht das Curry? Also die Bilder spielen doch nicht auf das Curry an. Doch, die Bilder spielen auf das Curry an. Ach doch, unten, ja. Klar. Ja. Stimmt. Ja, stimmt. Mysteriöse Buchstaben ist auch Band 25, Kapitel 1 bis 3 in der ersten Akte. Ich denke gar nicht drüber nach, ich bin ja blöd. Das ist natürlich, der Curry-Fall ist natürlich ist doch Band 40. Aha. Da, Gott sei Dank, habe ich den Fehler jetzt noch bemerkt. Ja. Nee, dann ist es, dann streich den. Nee. Stehen. Die Beschwerde mit dem, dass wir wild umherspringen, streichen wir nicht, weil wir springen dann ja trotzdem zu Band 68 irgendwie. Aber dann ersetzen wir die eine Beschwerde in diesem Fall jetzt mit: Ups, da hat man einfach versehentlich nochmal Band 25, Kapitel 1 bis 3 hingeschrieben. Aber das fertig, die scharfe Curry ist natürlich von woanders her. Wir springen dann, ja, wie gesagt, White Day, dann noch Sarah, Band 73 und irgendwie überall eine kleine Übersetzungsungenauigkeit. Happy White Day für alle. Viva Cosato. Unser Polizistenpärchen wickelt die Geschenkübergabe natürlich stilecht im Streifenwagen ab. Es war kein Streifenwagen, es war der Wagen von Sato, also vielleicht noch Dienstwagen, aber es war definitiv kein Streifenwagen. Ups. Mal wieder. Ich frage mich, wie das so auf der Rückseite, in der ersten Sonderband, in dem zweiten Sonderkolumne, Entschuldigung, Sonderkolumne sind das ja. Und wie gesagt, dann am Ende noch aus Band 73 der erste Auftritt von Masumi, wo ich auch nicht weiß, warum der jetzt hier schon drin ist und nicht erst vor dem Fall, wo genau, Masumi auftritt. Blödsinn. Ja. Also ich denke mal, man hat einfach eine Anzahl an Fällen gehabt, die man irgendwie noch hier in diesen Sonderkolumnen abbilden, abdrucken wollte und hat dann einfach das genommen und durch 3 oder durch 4 geteilt und das entsprechend dann auf die entsprechenden Sonderkolumnen aufgeteilt, ohne darauf zu achten, wann das überhaupt Sinn macht im Band. So kommt mir das ein bisschen vor. Also die Sonderkolumnen sind wirklich sehr ausführlich und man bekommt dort sehr, sehr viele Fälle vorgestellt, in denen Makoto auch eine geringe Relevanz hat oder in denen die anderen Charaktere, die hier wichtig sind, auftreten. Zum Beispiel jetzt halt hier bei dem letzten Teil mit Masumi Sera, dass dort Jeet Kune Do erklärt wird, ist natürlich recht früh, weil der Fall kommt dann erst später im Band, aber dass man es erklärt hat, ist gut und man geht ja auf sehr viele Sachen ein. Natürlich großer Minuspunkt hier mit den Panels, dass die nicht übersetzt wurden, das hatten wir ja schon angesprochen. Und auch hier die Auswahl mit dem Jeet Kune Do, das hätte man später machen müssen. Happy White Day passt hier gut rein, aber auch sonst ist es wirklich quer durch den Gemüsegarten irgendwie, wie Lasse schon sagte, mal hier vorne, mal hinten und es passt halt vorne und hinten nicht zusammen und ich vermisse hier auch so ein bisschen den Bezug tatsächlich zu Makoto, vielleicht auch, weil die Panels sich übersetzt sind. Das macht hier tatsächlich einen sehr, sehr negativen Eindruck und ja, also es ist wirklich gut gemeint vielleicht, dann im Deutschen noch schlechter nachzuvollziehen und ich tue mich insgesamt sehr, sehr schwer mit diesen Sonderkolumnen, auch wenn sie auf viele, viele spannende Fälle anspielen, die man auch mal wieder lesen sollte und auch lesen muss, weil man das ja nicht grundsätzlich nicht versteht, was sie einem mitteilen wollen, weil man die Panels halt nicht auf Deutsch hat. Aber es hätte gut werden können, wurde dann hier so lala umgesetzt und ja, aber die Bandbreite an Fällen, die hier abgedruckt ist, das ist wiederum ein großer Bonus, finde ja, ich. Ja, da hat sich bei der Auswahl oder Reihenfolge Carla Kolumna keine große Gedanken gemacht, wie man das da reinpackt. Das ist wirklich kurios, zumal, wie Lasse es schon, glaube ich, gesagt hatte, dass es jetzt dann weitergeht mit Band 52, oder ein Fall aus Band 52 müsste das sein. Einfach kurios. Also verstehe das auch nicht, warum man gerade das mit dem Jeet Kune Do nicht später gemacht hat. Also das ergibt wirklich eigentlich keinen Sinn. Ja, erinnert mich so ein bisschen an einen anderen Podcast, den wir hatten, wo diese Sonderakten auch schon irgendwie verschoben waren. Wirkt hier ähnlich. Ja, also jetzt haben wir ja auch das angesprochen mit dem, nicht übersetzten Bildern, mit dem Los, was wir vorhin schon gehört haben, was jetzt eben Fakt ist, dass es störend ist. Das mit dem Happy White Day, das fand ich auch gut, dass das hier drin war. Das war so ein bisschen Abwechslung, passte eben auch nachfolgend zum Valentinstagsfall. Das war gut, aber wie gesagt, dass die Bilder nicht eingedeutscht wurden, das ist, das ist ein großer Fehler und stört so ein bisschen auch den Lesefluss und alles zu verstehen und wir werden es bestimmt in der nächsten Akte wieder hören. Was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, was ich jetzt so vermuten würde, ist, dass halt dieser Fall 1 der Akte 3, der dann ja losgeht, halt auch im Band auf der linken Seite losgegangen ist und man einfach damit die Reihenfolge halt irgendwie nicht durcheinander kommt oder die Seiten, dass man da jetzt gesagt hat, okay, wir müssen da noch irgendwie eine Seite voll kriegen, die rechte Seite, bevor dann der Fall losgeht und haben wir da noch irgendwelche Fälle, die wir da mit Makoto reinmachen können, hatten sie nicht oder dann haben sie vielleicht gesagt, okay, dann ziehen wir dann den Masumi Sera-Fall vor. Weiß ich nicht, aber das wäre vielleicht noch so ein Erklärungsansatz, dass man sagt, okay, dann kommen die Seiten nicht durcheinander und es ist wie auch im Manga drin. Ja, aber da hätten sie auch am Anfang, haben wir in anderen Bänden auch gehabt, das war so eine leere Seite, wo vielleicht mal ein Conan-Schriftzug drauf war. Okay, stimmt. Da hätten sie eine fehlende Seite gehabt und in anderen Bänden war die so überflüssig, wo man denkt, warum ist die hier drinne? Und Gut, vielleicht haben Sie sich hier gedacht, der Band ist schon so dick, da können wir nicht noch leere Seiten reinmachen. Nein, aber hast recht, stimmt, das hätten wir auch machen können, ja. noch ein kleiner Fun Fact. Hier ist ja auch Kaito Kids wundersamer Freiluftspaziergang erwähnt. Hier auch, hier schon. Den haben wir natürlich nachher nochmal. Sonoko malt sich den Zusammenstoß von Makoto und Kaito Kid in ihrer Fantasie aus, dem es in naher Zukunft tatsächlich auch kommen soll. In naher Zukunft bedeutet hier die Blue Wonder oder Freiluftspaziergang Kapitel kam 2003. Das Makoto versus Kaito Kid kam 2013. Also nahe Zukunft ist so ein Begriff, der hier sehr frei benutzt wird, aber Ist das nicht innerhalb der Serie gemeint? Weil es ja, Conan spielt ja innerhalb eines halben Jahres und so und deswegen vielleicht in naher Zukunft so gemeint von wegen ja in ein paar Wochen. Hätte ich jetzt oder ich hätte so gedacht, tatsächlich, verstanden wenn beim es aus dem Lesen. Japanischen kommt, dass man da vielleicht auf den Kinofilm angespielt hätte. Die große Konfrontation, in Anführungszeichen. Und nicht die kleine aus dem Band. Ich weiß nicht. Na, ich glaube, die spielen da schon eher darauf an, was hier noch später im Band noch kommt. Aber ja, vielleicht. Was hier im Band jetzt aber erstmal ganz als nächstes kommt, nicht nur nahe Zukunft, sondern im Jetzt, wir sind jetzt im Jetzt, ist der Fall mit Sonokos rotem Taschentuch, beziehungsweise Sonokos schlecht schwarz gedrucktem Taschentuch, denn auch diese Titelseite, wenn ich mir sie jetzt so angucke, ist von der Schwärze her nicht sonderlich gut. Wie gut der Fall ist, davon erzählt uns jetzt Johannes etwas. Ja, und zwar geht es los. Conan, Ran und Sonoko sind unterwegs und Conan macht eine kleine Klettertour auf einem Baum und ja, er sucht ein rotes Taschentuch. Er findet auch eins, allerdings ist das nicht das, was Sonoko verloren hat. Sie findet es daraufhin am Boden wieder, nicht im Baum. Und ja, Ran stellt sich jetzt erstmal die Frage, was hat es damit auf sich? Sonoko erklärt, dass es eine Serie gibt, die Herbstbaum im Winter heißt und erklärt so ein bisschen eine romantische Liebesgeschichte, die in diesem Film erzählt wird. Und dass sie sich gedacht hat, sie bindet dort auch an dieser Stelle, wo der Film gedreht wurde, ein rotes Taschentuch an den Baum. Und dass Sonoko sie, dass Makoto Sonoko dort dann trifft. Und ja, das Problem ist allerdings, sie war nicht die Einzige mit der Idee. An der Stelle, wo diese Szene im Film gedreht wurde, ist sie fündig geworden mit ganz vielen Taschentüchern, die dort aufgehängt worden sind. Und sie hatte Makoto schon eine Nachricht geschrieben, dass sie ihn da halt mit diesem Baum trifft. Jetzt weiß sie nicht mehr, oh Gott, jetzt finden wir uns ja gar nicht mehr, wenn hier lauter Bäume in diesem Waldstück in den Bergen mit roten Taschentüchern zugehängt sind. Ja, und deswegen will sie kurz ein paar Taschentücher entfernen und trifft dort auf einen Herosumi, der angeblich ja, mit einem Drehbuchautor zusammengearbeitet hat von dieser Serie, dort irgendwie als Assistent tätig war und gesagt hat, er hat diese Stelle für den Drehbuchautor entdeckt und ihn darauf hingewiesen. Ihn hat dort ein rotes Taschentuch auf diese Idee aufmerksam gemacht und er erzählt, dass er bezahlt wurde von einem frenetischen Fan, dass er diese Stelle mit diesem Taschentuch finden soll, beziehungsweise die Originalstelle mit dem Taschentuch, das ihn auf diese Idee gebracht hatte, den Drehbuchautor. Und ja, er kann aber, weil er schon den ganzen Tag in diesem Wald nach dieser Stelle gesucht hat, mit dem ursprünglichen roten Taschentuch, nicht mehr dazu runtergehen in die Pension und bittet daher kurzerhand Ran und Sonoko, das dort in ein Nachrichtenbuch einer Rezeption einzutragen und zeigt dann auf seinem Notizbuch, wo Hosomi draufsteht, allerdings merkwürdigerweise in Katakana, nicht wie sonst üblich in Kanji, zeigt er seinen Namen und sagt, okay, es ist ein Gast, der ist heute angereist und sie sollen das für diesenjenigen einfach da diese Nachricht, diesen Hinweis in dieses Notizbuch schreiben. Das machen sie auch kurzerhand und ja, wenig später überlegt Sonoko, die es dann aufgegeben hatte, ihr rotes Taschentuch in diese Bäume zu binden, ob sie es nicht vielleicht doch machen sollte und hat sich da ein bisschen was überlegt, hat noch ihren Namen auf das Taschentuch geschrieben und so einen Wimpel draus gemacht. Und sie gehen nochmal, auch wenn es schon dunkel wird, hoch zu den Bergen, wo diese Bäume sind und Conan findet dort das Notizheft und er erkennt direkt da, das ist von diesem Herrn Hosomi. Dort an diesem Notizheft ist Blut. Einmal ist der 1. April markiert und die Rückseite auch und es ist noch feucht. Conan ahnt schon das Verbrechen, rennt los und sie stolpern über die Leiche, diesen Assistenten vom Film, der mit einem Messer in der Brust dort an einem Baum gelehnt tot aufgefunden wird. Und der Tod ist noch nicht lange her und Conan bemerkt, dass sie auch nicht alleine in diesem Waldstück sind. Er bemerkt wohl eine Vielzahl an Leuten, die sie vielleicht auch beobachten. Und wir sehen auch schon einen kleinen Schatten in einem Zelt. Der wird später nochmal relevant. Und Inspektor Yamamura, der informiert wurde, stößt hinzu und sie klären so ein bisschen den Sachverhalt auf. Yamamura entpuppt sich auch als Fan der Serie Herbstbaum im Winter. Seine Oma hat ihn darauf gebracht und anders als Sonoko kennt er das Finale noch nicht. Will das dann später nochmal auf einem tragbaren Fernseher schauen. Das wird auch nochmal relevant. Und ja, sie versuchen so ein bisschen zu ermitteln, das mit dem Notizbuch und dem markierten Datum ist schon sehr merkwürdig. Sie gehen dann hinunter zu der Pension und ja, dort versuchen sie dann herauszufinden, wer heute Morgen da in diese Pension eingecheckt ist, für den die Nachricht bestimmt war. Es gibt drei Personen, die verdächtig sind: ein Ausländer, ein alter Mann und ein Mann mit Nasenring. Und stellt sich natürlich die Frage, warum musste das für ihn, für die Person, die angereist ist, in Katakana geschrieben werden? Ist es vielleicht, weil der Ausländer nicht so gut Japanisch kann? Ist es, weil der alte Mann die Kanji nicht mehr lesen kann, weil er eine Sehbehinderung hat oder weil der Mann mit dem Nasenring zu dumm ist? Naja, sie versuchen das ein bisschen herauszufinden und Yamamura befragt sie mehr oder weniger ja, sinnvoll. Und in seinem tragbaren Fernseher will er dann die Sendung präsentieren, Herbst vom Winter. Und stattdessen gibt es eine ja, europäische Karate-Meisterschaft zu sehen, eine Sondersendung. Und Makoto ist dort von Relevanz, sehr zur Freude von ja, Sonoko. Und sie schaut sich dann so ein bisschen diese Sendung an. Und das wird jetzt uns noch ein bisschen verfolgen, dieser Live-TV. Sie machen sich Gedanken über diesen Herrn Hosomi, dieses Datum. Und Conan hat eine Idee, geht in den Wald, wo sie dieses ursprüngliche Taschentuch gefunden haben, findet dort ein Skelett. Und ja, dann kommt es, können wir schon, eigentlich schon so sagen, zu einem Showdown. Er ruft nochmal ran und Sonoko an. Professor Agasa bekommt nochmal einen kurzen Auftritt, der mit dem Käfer zur Abholung kommen soll. Und ja, im Wald stellt dann Conan den Täter und kann das dann alleine aufklären. Das macht er auch ausnahmsweise mal in seiner eigenen Gestalt tatsächlich. Und das Problem ist, der Täter ist nicht alleine. Er hat ungefähr 50 Personen von der, ja, wie sagt man, Yakuza oder Mafia, japanische Mafia mitgebracht, irgendwelche Gangster. Und Ran und Sonoko stoßen auch noch plötzlich dazu zu Conan und auf einmal sind alle drei in höchster Gefahr. Und ja, Sonoko verfolgt noch weiter das Geschehen auf dem Fernseher, ruft nach Makoto und ja, es entpuppt sich so, dass Makoto nicht bei dem Turnier ist. Er ist direkt in diesen Wald gefahren und schlägt im wahrsten Sinne des Wortes sofort zu und haut diese ganzen Gangster mit Ran zusammen, K.O. und der Fall wird dann noch ein bisschen aufgeklärt. Und es gibt noch mal so ein bisschen zu einer Abschiedsszene zwischen Makoto und Sonoko. Und Makoto entpuppt sich dabei auch noch mal ja, als kleiner Romantiker in Anführungszeichen. Er hat diese Serie Herbst vor dem Winter auch gesehen. Ja, und so viel zu dem Fall. Gibt natürlich ein Happy End an dieser Stelle. Und ja, wie fandet ihr den Fall? Und diesen Fall vor allen Dingen in dieser Selection? Ja, muss ich sagen, also mir persönlich geht es wie in meiner Bewertung davor so ähnlich. Also um nicht nochmal alles nochmal sagen zu müssen, spult doch einfach zurück. Nein. Und dann wieder Ja. vor, ja. Ja, nee, also ja, der Fall ist meiner Meinung nach unantastbar, wie man so schön sagt. Ja, ein schönes Wort. Ja, der Fall ist halt, ja, wie gesagt, spielt in einem schönen Setting, auch mit den Laubbäumen dann und die, wo Makoto dann später auch zu sehen ist. Das habe ich auch irgendwo dann mal schon als schönes Farbartwork gesehen. Also das sieht wirklich sehr gut aus. Ja, nehmen wir doch mal Bezug dann eben auch gleich auf Makoto. In diesem Fall, wie gesagt, er geht mir ähnlich wie im Valentinsfall. Makoto hat hier eher wenig Auftritte, meiner Meinung nach. Er taucht am Ende auf, macht dann diesen wieder epischen Fight, der mir wirklich sehr gut gefallen hat, besser als im Auftritt davor, wo er dann da plötzlich auftaucht jetzt und dann sich mit ran gegen diese ganzen Gangsterbosse stellt und die mit allen ja, Schlagkünsten platt macht. Also diese Szene fand ich absolut super und episch und die muss auf jeden Fall hier drin sein. Und der Fall ist ja auch drin, wir wissen's. Ja, aber es ist halt ähnlich wie davor, bis es zu dieser Szene kommt. Kommt zwar ab und zu mal so eine kurze Andeutung an Makoto, aber er ist halt nicht, wie im ersten Fall, ständig präsent und mal zu sehen, sondern eben kommt wirklich erst wieder am Ende. Und da muss ich sagen, ist das halt eben, wie davor auch schon gesagt, ist mir ein wenig, ja, zu wenig Makoto insgesamt in der Spielzeit in dem Fall. Also von daher, vom Makoto-Punkt her gesehen, für mich eher einer der schwächeren Fälle insgesamt so. Also am Ende, das ist, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, absolut epische Szene und muss drin sein. Aber so, ansonsten war es für mich auch eher ein Detektiv-Mystery-Fall als ein Makoto-Prügel-Dich-Fall. Und wie wäre es mit einem Makoto und Sonoko in Love-Fall? Das könnte man, glaube ich, noch durchgehen lassen, das oder nicht? Das ist natürlich auf jeden Fall mit dabei. Aber wir sind ja hier nicht in dieser speziell Makoto und Sonoko Love Reloaded oder wie auch immer Band, sondern... Ja, aber tatsächlich vor dem Hintergrund, finde ich, kann man den Fall mit reinnehmen oder muss den mit reinnehmen. Und ja, wie ich auch schon sagte, ihr könnt hier auch zurückspulen, man hat nicht mehr Potenzial an Makoto-Fällen, deswegen muss der mit rein. Und ich finde ihn tatsächlich auch sehr gut, hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ich habe ja ich persönlich bei den 40er und 50er Bänden ist so meine große Wissenslücke, deswegen konnte ich mich auch gar nicht mehr an diesen Fall erinnern. Habe mich umso mehr gefreut, dass ich ihn nochmal von vorne, von ganz frisch lesen konnte. Hat mir sehr gut gefallen auch tatsächlich. Ja, und Sonoko und Makoto stehen hier im Fokus, wenn auch Makoto erst ganz zum Schluss und ganz nebenbei und sehr wenig, wie Olli schon sagte. Aber dafür halt die Romanze der beiden sehr im Zentrum des Geschehens und auch ein sehr guter Fall mit Yamamura, Beste. Also ja, wenn er auftaucht, ist immer für Comedy gesorgt. Das ist eine gute Abwechslung auch bei Conan, wo es ja auch sehr mysteriös zugeht. Ist ja Genre Mystery, aber Yamamura bringt gelegentlich den schönen Humor rein, finde ich. Auch so vollkommen, dass er einfach so weit als Polizist aktiv ist, obwohl er gar keine Ahnung von dem hat, was er da tut. Das macht's halt so, ja, komödiantisch und so gut, wie ich finde. Sofern es nicht überstrapaziert wird, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, die Sache mit dem Nasenring, wo der eine Verdächtige gleich als sehr dumm dargestellt wird, da dachte ich mir auch so, ja, okay, ja, von seinem Äußeren auf seine Intelligenz zu schließen, ist dann auch so nicht der allerfeinste Move, aber in Japan wahrscheinlich noch verständlicher, wo ja auch so Tattoos und so weiter sehr verpönt sind. Ich weiß gar nicht, wie es bei Piercings ist. Ich nehme an, das wird da sehr ähnlich sein. Das erinnert mich spontan jetzt gerade an TKKG, was ja auch in den frühen Folgen sehr oft dafür kritisiert wurde, dass die Täter irgendwie Zigeuner sind, Penner oder tätowierte Gangster vom Schrottplatz und da auch so mit Vorurteilen gespielt wurde. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Er hat ein Piercing, er gehört zur Unterschicht. Ja, weiß ich, also es gefällt mir nicht so gut, als der Fall geschrieben oder gezeichnet wurde, war es vielleicht noch mehr en vogue und heutzutage wird man dann vielleicht sagen, ja, lass das doch lieber mal raus, ja, aber insgesamt sehr schön, wird hier 4 von 5, ja, was vergibt man hier, roten Taschentücher? Ja, ich muss sagen, das die Kritik von euch aufzunehmen, also Makoto ist hier auf 4 Seiten zu sehen, also er zu sehen und im vorigen Fall war es, glaube ich, sogar ein bisschen mehr, aber war es vielleicht 6, ich weiß nicht. Aber es ist, ja, es ist auch wie hier ein fulminanter Auftritt. Man muss sagen, immer wenn Makoto auftritt, hat er eigentlich schon ziemlich coole Auftritte. Schon sehr actiongeladen. Und ja, ich weiß nicht. Also ist auf jeden Fall für einen 3-Kapitel-Fall ein guter Fall. Ja, wenn man diese Krankheit wegnimmt, dass halt in allen Fällen, wo Makoto auftritt, ein Makoto-Mangel herrscht, dann ja, dann, wenn man darüber hinwegsehen kann, dann kann man hier, denke ich, schon 4 von 5 roten Taschentüchern vergeben, weil für einen 3-Kapitel-Fall ist der Fall eigentlich auch schon ziemlich gut und hier hat mir das Setting sehr gut gefallen, auch mit diesen ganzen richtig vielen Gangstern, die da aufgetaucht sind und wo dann auf einmal auch sogar Conan überrascht wird, also das fand ich schon Sehr cool, deswegen 4 von 5 rote Taschentücher kann man hier, denke ich, vergeben. Für mich ist der Fall ganz klar der schwächste Fall in diesem Sonderband. Ich finde ihn, diese 40er bis 50er, die Philipp ja auch schon angesprochen hat, die sind für mich qualitativ teilweise gerade auch in der Mitte eher so ein Durchhänger. Und diesen Fall würde ich da auch durchaus dazu zählen. Ich finde das am Ende zu übertrieben, mit Superman-mäßig, mit den ganzen Gangstern. Und auch den Fall an sich finde ich eher das Setting ist zwar irgendwie cool, aber so wirkliche Spannung kam bei mir da nie so ganz auf. Und insgesamt, es wurde ja auch relativ wenig ermittelt eigentlich. Das war ja alles ziemlich schnell abgehandelt und ich konnte mit diesem Fall ehrlich gesagt noch nie viel anfangen und deswegen, es hat sich bei diesem nochmaligen Lesen in dem Sonderband hier nicht geändert und also es ist immer noch ein Conan-Fall und ich finde, jeder Fall hat so eine Grundqualität und die hat auch dieser Fall, deswegen wäre ich eher bei so einer durchschnittlichen Bewertung, aber auch im Kontext dieser Selection für mich der schwächste Fall. Eine Sache, die ich noch zur deutschen Umsetzung sagen möchte, erstmal die Kleinigkeit, der Ausländer wird gesagt, er spricht mit starkem Akzent und in seinem Dialog merken wir davon absolut gar nichts. Naja, Ja. der gute Hans Buckley. Eine Sache, die mich aber deutlich mehr gestört hat, ist das Notizbuch von dem Regieassistenten mit dem der Name in Katakana, was ja sogar ein Kapiteltitel ist. Er stellt sich vor im ersten Kapitel und sagt dann hier Hosomi und zeigt auf sein Notizbuch, wo dann auf dem Namensschild auf dem Notizbuch draufsteht Hosomi, also in lateinischen Buchstaben. Obwohl er sagt, das sind Katakana, okay, ne, kann man sagen, deutsche Umsetzung von mir aus. Blättern wir 4 Seiten weiter, wo Konnen, Ran und Sonoko das Notizbuch im Wald finden, ist das Namensschild plötzlich leer. Huch, da ist gar nicht zu sehen, weder Katakana noch lateinische Buchstaben oder romanische Buchstaben. Blättern wir im nächsten Kapitel weiter, wo Yamamura das Notizbuch von Conn bekommt, lesen wir da Katakana. Und das lesen wir dann noch in 2 anderen Panels, ganz klein Katakana. Und blättern wir da eine Seite weiter, wo Yamamura das Buch nochmal hochhält, ist das Namensschild wieder leer. Das ist mir ins Auge gefallen als nicht gut. Und das war auch schon im ursprünglichen Band so. Und es ist ja alles irgendwie okay, außer vielleicht leer. Das ist ein bisschen unnötig, aber sowohl den in Katakana zu lassen, finde ich in diesem Fall sogar in Ordnung, weil es ja direkt angesprochen wird. Schreibt meinen Namen in Katakana. Oder halt von mir aus auch komplett immer in Deutsch. Nur halt, dann sollte man sich auf eine dieser Sachen festlegen und sie dann durchgängig machen. Und nicht hier teilweise von Seite zu Seite immer mal wieder unterschiedlich. Das ist, Absolut, ja. ja, also verstehe ich nicht. Und wir haben ja schon gesagt, hier wurde nicht wieder beigegangen und an dieser Stelle wäre es mal wirklich nötig gewesen. Also das ist so eine Unschönheit, die ist leicht zu beheben und da hätte man wirklich mal beigehen können. Und fällt auch jedem auf, wenn man es liest. Also das ist nicht, wo man als echter Hardcore-Fan nur drauf stößt, sondern das fällt ins Auge, leer, Deutsch, Katakana. Das ist halt so ein Wirrwarr, das ist voll. Das ist leider sehr inkonsequent, wo man tatsächlich nochmal hätte rangehen sollen und dann. Also ich finde es tatsächlich auch in Katakana am schönsten, aber wenn man jetzt hier nochmal rangeht, kann ich verstehen, dass man dann vielleicht die deutsche ja, Schreibweise hätte nehmen sollen. Also Hosomi in unserem Buchstaben. In der nächsten Sonderkolumne, Makoto und Sonoko in Lauf 3, beschäftigen wir uns dann mit dem Fall aus Band 78, wo ja Makoto relevant ist, weil er Tennis spielen möchte. Da erinnern wir uns ja vielleicht noch aus Sperm on the Rocks dran, wo er kurz erwähnt wurde. Dann noch Band 83, wo in Makoto kurz in einem Gespräch mit Masumi und so relevant ist. Band 89, wo eine Schulkamerade von Makoto vorkommt. Doch Makoto befindet sich nach wie vor im Ausland und hat keinen direkten Auftritt. Danke dafür für diesen hilfreichen Text. Der UFO-Fall, dann noch Band 91, wo Makoto kurz angesprochen wird, dass ihm Sonokos Bikini nicht gefallen würde, weil er zu freizügig ist. Da wird auch nochmal auf Makotos Modegeschmack eingegangen, beziehungsweise eigentlich ja nicht Modegeschmack, sondern so ein bisschen, was im ersten Fall auch war, diese sehr veraltete. Ja, wenn du dich so freizügig anziehst, dann kannst du schon mal ein Opfer werden von irgendwelcher Gewalt, was ja heutzutage definitiv nicht mehr geht. sowas zu schreiben. Das würde Aoyama, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr so schreiben, weil da sind sie tatsächlich in Japan sogar auch schon weiter, aber das stammt ja noch aus den 90ern. Und dieser ganze Trend mit, dass Makoto Sonokos Outfits blöd findet, hat sich ja gewandelt von so zu, er sagt, zieh die nicht so freizügig an, zu, hä, bauchfrei, ist dein Top irgendwie eingelaufen? Wo sie ihm dann erklären muss, nee, das ist Mode. Immer eine Verbesserung. Und auf der nächsten Seite starten wir dann in Makoto und Sonoko in Love Reloaded. Hat sich tatsächlich zuerst Makoto in Sonoko verliebt und nicht umgekehrt. Die Frage wird hier aufgeworfen, beantwortet wird sie nicht, denn die nächsten drei Seiten sind im Prinzip nur Recap von den drei Fällen, die wir bisher im Band hatten, ohne irgendwelche neuen Erkenntnisse. Unnötig. Und da habe ich mich gefragt, hä? Was ist denn hier jetzt passiert? Ja, bitte, ich auch. Unnötig. Ich, also, diese drei Seiten, da muss man wirklich sagen, das ist einfach nur, die wollten einfach nur Seiten füllen. Ja, vor allen Dingen wird das auch nicht mal im Inhaltsverzeichnis vorne erwähnt, die Reloaded-Sachen. Die werden, glaube ich, nur als normales, oder? Angekündigt. Ja, halt die 1, 2, 3. Und dann Reloaded nochmal drei Seiten. Nach der dritten. Ach so. Also, ja, das ist. Fällt euch ein anderer Grund ein, warum das hier drin ist, außer Seiten zu füllen, warum man die drei Bände, die man Unnötig. gerade erst gelesen hat, nochmal recapped? Ja, vielleicht für die Leute, die das gelesen haben, die ersten Sachen, und dann Pause gemacht haben, so für ein Jahr, und dann wieder anfangen und sagen, ach, wo war ich denn? Und dann nochmal in der Ja, Mitte anfangen. genau Ja, dafür ist es ich gut. weiß nicht, ja. So, oh, mir ist der Sonderband zu dick. Ich muss den Ja, und geteilt erst ja, lesen genau. auf 2 Jahre. Schön auch über Jahre geteilt. Ja, also das war wirklich, ich habe mir das, ich habe, ja, ich war, nein, nicht fassungslos, aber ja, habe es nicht verstanden, warum es drin steht. Also ist schon sehr merkwürdig. Und was ich vielleicht noch anmerken wollte, insgesamt sind diese großen weißen Kästen, die wir so sehen, das ist so eher das, was ich in so einer in so einer Sonderfile oder Akte, was wir so in der Vergangenheit gelesen haben, weil diese anderen Sachen, das sind ja nur Unterschriften für diese jeweiligen Panels, und normalerweise ist es doch eher so, ich hatte jetzt vorhin auch nochmal, ich glaube, die Dead or Alive Selection und so, dass man mehr so Kästen hat, wo wirklich mehr der Text ist und die Panels im Hintergrund sind, so wie es in diesen Kästen der Fall ist. Das hatten wir dann öfter, und diese Panels wirklich im Hintergrund, und hier ist ja, wie gesagt, anders, das fällt hier nochmal auf, und man hätte vielleicht, naja, gut, man hätte vielleicht dann, wenn man schon die Panels nicht übersetzt, mehr so Kästen haben sollen, aber gut, da haben sich die Japaner natürlich keine Gedanken drüber gemacht, als sie diesen Band konzipiert haben. Ja, aber wie gesagt, sehr schade, dass man die Panels nicht übersetzt hat. Also, ja gut, im Reloaded, da hat man ja sogar aus diesem Band die Text schon gehabt. Das hatte ja man schon. Also, nee. Ach, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Was man aber durchaus verstehen kann, ist der nächste Fall, der uns in diesem Sonderband erwartet. Und das ist in diesem Fall der Fall Makoto Kyogoko unter Verdacht. Und über diesen Fall erzählt uns jetzt Philipp etwas. Genau, ja, ist ein recht aktueller Fall aus Band 81. Ja, Ran, Sonoko, Masumi, Konnen und Kogoro sind Bullen in einem Bowling Center und ja, machen es sich dort gemütlich, beziehungsweise Kogoro bowlt nicht Kogoro. mit. Der geht anderen Beschäftigungen Der nach. Ich sag genießt die nur gluck, Bohle. gluck, hieß er, ja, so in etwa. Also der kippt sich einen hinter die Binde, um so zu sagen. Ja, und dann taucht auch direkt schon Makoto auf. Also Makoto-Mangel haben wir in diesem Fall definitiv nicht. Das ist mal eine Ausnahme in diesem Sonderband. Taucht direkt auf und ja, ist nicht so amüsiert darüber, dass Masumi sich so sehr an Sonoko heranschmiegt. Das ist ja auch wirklich sehr auffällig gewesen. Und ja, ist da wirklich sehr erbost. Und dann gibt es auch einen kleinen Schlagabtausch zwischen den beiden, wo Makoto auch direkt feststellt, dass es sich bei Masumis Kampftechnik um Jeet Kune Do handelt. Ja, aber die Situation wird dann sehr schnell aufgeklärt, weil Ran dann eben sagt, ja, das ist der Junge, den eigentlich Sonoko hier vorstellen wollte. Das ist Makoto, der Freund. Und da so, haha, ja, sorry für die Prügelei hier, upsi dupsi. Ja, genau. Dann geht es weiter. Wir treffen auf zwei Damen, die hier ebenfalls den Abend oder den Nachmittag oder was auch immer das für eine Tageszeit ist, mit Bowling verbringen. Kogoro schleimt sich da direkt ein und will sich als Bowling-Lehrer bei den beiden bekannt machen. Hat natürlich schon ordentlich getrunken und ist dementsprechend, ja, nicht mehr so ganz auf der Höhe. Ja, zu erwähnen ist, dass die beiden auch Lehrerinnen sind, eine für Mathematik, die andere für Naturwissenschaften. Ja, und Kokoro will dort eben auch deren Lehrer sein und denen beibringen, wie man entsprechend richtig bowlt, während Makoto nicht ganz so geschickt bowlt und gleich mal die ganze Einrichtung demoliert und sich dann aus dem Staub macht, muss man dazu sagen. Er haut die Bowlingkugel hinten in die Wand und dann sagt er auch, ich bin ja, hab noch so viel Jetlag hier, ich muss mal weg. Tschüssi. Legt sich dann bei Kokoro ins Auto. Um sich halt ein bisschen vom Jetlag zu erholen draußen. Ja, und die beiden Damen, die hier in diesem Fall eine Rolle spielen, die stellen dann fest, dass ein Herr, der mit denen hingekommen ist, dass der schon eine ganze Weile nicht aufgetaucht ist, weil er sich auch im Auto angeblich auskurieren wollte. Ja, dann gehen sie ihn suchen draußen, finden ihn aber dort nicht und ja, dann machen sie sich gemeinsam mit Kokoro und dann natürlich auch die ganze andere Sippe, halt Sonoko, Ran, Masumi und Konnen auf den Weg und klappern die Bars in der Gegend ab, ob dann der Herr dort zugegen ist, weil er eben auch einiges getrunken hat und dort eventuell weiter trinken könnte. Sie finden ihn dort allerdings nicht, sondern später finden sie ihn auf einer öffentlichen Toilette oder einem Dixi-Klo oder wie sagt man, ist es überhaupt ein Dixi-Klo? Ich glaube, das ja schon portabel, wie man dann später feststellt. Dort ist er dann ja ertrunken und tot wird er dort aufgefunden. Da ist die Frage, wie ist das denn passiert? Wie ist er denn ertrunken, weil er auch recht kräftig ist? Wie wurde er denn dort wieder in die Toilette zurück verfrachtet? Ja, als Tatverdächtige Nummer 1 kommt dann natürlich Makoto in Frage, der gerade natürlich im Auto geschlafen hat, auf dem Parkplatz, direkt in der Nähe, auch recht kräftig ist und den Herrn dort natürlich hinverfrachtet haben könnte und auch ertränkt haben könnte. Ja, hier haben wir dann auch Yamamura mit am Start als leitenden Ermittler, der dann natürlich auch direkt mal Makoto die Handschellen anlegt, weil er sagt, ja komm, du bist ja der Verdächtige Nummer 1, klarer Fall. ist dann auch ganz, ganz niedlich, wie Sonoko dagegen rebelliert und Makoto damit nochmal die Liebe bestätigt, weil er sagt, ja, Makoto ist so toll und nett, der kann es gar nicht gewesen sein, was natürlich überhaupt kein Argument ist in dem Fall, aber ja, wir alle wissen natürlich auch, dass es Makoto nicht gewesen ist, sondern nur diese beiden Damen kommen natürlich in Betracht, einer von den beiden wird den Herrn ermordet haben und dann ist die Frage, wie ist das Ganze passiert? Masumi und Konnen ermitteln dort, ja, Kokoro nicht so wirklich, und ja, Masumi hält auch schriftlichen Kontakt per SMS mit dem mittleren Bruder, mit Shukichi Haneda, wie wir jetzt inzwischen wissen, da war das noch ein Mysterium, als dieser Fall veröffentlicht wurde, ja, und anschließend wird der Fall dann von Masumi und dem schlafenden Kokoro in Kombination aufgelöst, ja, und auch nochmal sinnbildlich an Yamamura vorgeführt, wie der Tat denn abgelaufen ist, wo Yamamura nochmal in schwere Nöte kommt, was auch eine sehr lustige Einlage war. Ja, genau. Also soweit der Fall. Ja, was sagt ihr denn dazu? Also, ich bin sehr froh, dass wir hier keinen Makoto-Mangel haben. Auch wenn er mal zwischendrin wieder wegläuft. Oder ich glaube, ja, eigentlich direkt nach seinem Bowling-Unglück und danach später ist er ja auch nochmal weggerannt. Ja. Aber ansonsten sehr viel Makoto. Das tut dem Fall eigentlich sehr gut. Und auch diese kuriosen Szenen mit Yamamura, wo sich sogar noch dran erinnert wurde, er kannte doch Makoto schon von diesem anderen Fall. Wusste ja nicht, dass er Karatemeister ist. Ja, Yamamura hat hier viel dazu beigetragen, zu dem komödiantischen Teil. Das hat mir gut gefallen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ist der Fall auch von dem Trick her ziemlich interessant, mit diesem Wasserdruck, mit dem da gearbeitet wurde, diesen Öllampen, beziehungsweise Öl, das da abgebrannt wurde. Das fand ich wirklich ja, sehr spannend und ja, muss sagen, gut, man hat jetzt, weil Makoto nicht der wirkliche Täter war, was ja, glaube ich, jedem Leser klar war schon von Anfang an, dass er jetzt dann nicht irgendwen umgebracht hat wegen einer kleinen Schlägerei, aber hatte man natürlich nur eine kleinere Auswahl an Tätern und ich finde, gut, ich wusste es natürlich jetzt schon, aber ich finde, es ist auch sehr offensichtlich, wer der Täter war. Aber ich muss sagen, durch diesen Trick, der angewandt wurde, fand ich das wieder schon sehr interessant zu lesen, wie ist es denn jetzt wirklich abgelaufen. Deswegen sicherlich ein sehr guter Fall und der gehört auf jeden Fall ganz sicher hier in diese Selection rein und da hätte man noch nicht darauf verzichten können, um Gottes Willen. Dafür hat Makoto zu viel Screen-Zeit. Ja, sehr gut. Hat mir wirklich gut gefallen. Auf jeden Fall, fast, ja, 4 von 5 kann man durchaus vergeben für diesen Fall, was eine Makoto-Selection angeht. Ja. Ja, also für mich persönlich muss ich sagen, war ja das der Highlight-Fall des Bandes sozusagen, weil, wie schon anfangs erwähnt, Makoto spielt hier direkt mit, ist dabei. Dann haben wir aber auch noch jede Menge andere Charaktere und wir haben auch die Konfrontation mit Masumi, die eben auch für Action sorgt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch, wie ich finde, hier sehr viel an komödiantischen Elementen, nicht nur durch Yamamura, sondern eben auch durch Kogoro, der sich als Bowlinglehrer entpuppt, weil er eigentlich andere Dinge im Sinn hat, und dann Makoto, der eben aufgrund seiner Kraft eben mal die halbe Einrichtung demoliert, und Conan das Ganze immer so schön kommentiert mit: den einen machen sie wegen sexueller Belästigung in Knast und ihn machen sie wegen Sachbeschädigung. Das richtig gut, ja. War super in dem Fall. Und ja, der Fall war auch interessant. Das konnte man ja sogar mal nachvollziehen, weil es eben auch nichts mit japanischen Schriftzeichen waren. Und ja, deswegen ist das mein persönlicher Highlight-Fall hier, weil ich finde, hier war alles mit dabei. Eben Action- und Kampfszenen, lustige Sachen, das Mystery-Element und so. Alles war hier vertreten und ja, deswegen gibt es hier auch kein Vertun. Der Fall muss unbedingt in die Makoto Selection rein und wie gesagt, für mich persönlich ein Highlight-Fall. Ja, ich weiß tatsächlich nicht so, ob der Trick in der Realität so funktionieren würde, wie er hier funktioniert hat. Das müsste man durchaus mal ausprobieren, natürlich ohne Menschen dort drin. Aber kann ja Mamura den da darin einsperren und fast umbringen. Schade. Aber ich glaube, das mit der Kerze, ja, also das funktioniert sicher. Aber ob das mit der Toilette klappt, fraglich. Ja, ob man die so absperren kann, dass da wirklich das Wasser dann nicht nach außen dringt und da so viel Wasser angesaugt wird, dass das so funktioniert, wie in dem Fall dargestellt. Ich bin da doch etwas skeptisch, aber ja, wirklich, wie du schon sagtest, ein sehr, sehr guter Trick hier in diesem Fall. Hat mir sehr gut gefallen, auch wieder mit Yamamura und der komödiantischen Einlage. Das ist immer wahres Comedy-Gold, auch wenn wir hier zwei Fälle mit Yamamura hintereinander hatten. Aber ich finde, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Und auch sonst, ja, sehr große Makoto-Präsenz, vielleicht sogar die größte Makoto-Präsenz im gesamten Band. Und ja, wertet den Gesamtband auf jeden Fall auf. Endlich mal wieder ein Fall, wo er ja sehr hohe Präsenz hat und dementsprechend, ja, klarer Fall. Also wenn man den nicht hier mit reinpackt, dann hätte man definitiv was falsch gemacht. Zwei Kleinigkeiten noch wieder in der deutschen Umsetzung. Wir haben hier einen Fall, wo am Anfang eines Satzes ein Punkt steht, was auch schon im Ursprungsband so war und wir auch in unserem Wiki in der Errata-Liste tatsächlich drin haben. Also solch ein Fehler war bekannt. Und auch so Kleinigkeiten in der Übersetzung, die ein bisschen unschön sind, oder auch das, wenn ein Charakter von einem Außerbetriebsschild redet, man da im Hintergrund das Außerbetriebsschild auch auf Deutsch tatsächlich sieht und dann aber trotzdem ein Sternchen drunter steht, wo Außerbetrieb steht. Ja, hätte man vielleicht auch nochmal beigehen können, aber dafür hätte man ja beigehen müssen. Und nein, das machen wir hier leider gar nicht. Wahrscheinlich war die Korrekturmaschine außer Betrieb. Ja, vermutlich. Vielleicht hat der Makoto auch eine Bowlingkugel draufgeworfen. Ups. Huch. Ist mal durch die Redaktion und hat mal Bowlingkugeln geschmissen. Ja. Marco lädt zum Bowling ein. In der nächsten Sonderkolumne wird uns von den Konfrontationen zwischen Kaito Kid und dem Suzuki-Konzern berichtet, zumindest allen Konfrontationen, wo Jirohichi Suzuki eine Rolle spielt, denn die Sache mit Blackstar und so, der ersten Konfrontation, wo ja eigentlich auch der Suzuki-Konzern eine Rolle gespielt hat, wo ja auch die Eltern von Sonoko eine Rolle gespielt haben, die im nächsten Fall relevant sind und die man vielleicht auch deswegen kurz hätte vorstellen können. Ja, auf den wird nicht eingegangen, nun gut, aber uns wird Kaito Kid, Jirohichi Suzuki und Kommissar Nakamura nochmal näher gebracht in einigen Beispielen der Fälle, wo sie sich eben duelliert haben. Immerhin das. Und als nächstes kommt es dann zum großen Duell, worauf wir lange gewartet haben, in diesem Sonderband und auch im Manga selbst, nämlich Kaito Kid versus Makoto Kyugoko in der Nicht-Film 22 Edition. Und auch zu diesem Fall wird uns jetzt Philipp etwas erzählen. Ja, das ist natürlich der Fall, der eigentliche Aufhänger für Film 23 ist, die eigentlich Begegnung, die einzige Begegnung in diesem Sonderband zwischen Makoto und Kaito Kid, wie er ja auch so schön auf dem Cover des Sonderbands drauf ist. Endlich tritt er hier auch mal in Erscheinung. Aber das dauert noch ein wenig. Wir beginnen in der Familie Suzuki, wo Makoto den Eltern von Sonoko vorgestellt wird. Sonoko ist natürlich auch mit dabei. Und ja, da kommt es auch so ein bisschen peinlich berührten Momenten, weil Makoto nicht so ganz in die Familie hineinzupassen scheint. Ja, dann erhält Sonoko einen Anruf von Jirokichi oder Hirokihi, wie man im deutschen Anime sagt, dass Kaito Kid wieder auftritt und Sonoko ist darüber sichtlich amüsiert und das bekommt natürlich auch Makoto mit. Der großartige Kid, über wen, was findet hier Sonoko denn so toll? Das kann ja nicht sein, ich muss doch, soll doch der Einzige für sie sein. Was ist denn hier los? Ja, wir schwenken dann auch direkt in die Zentrale des von Jirokichi. Ja. Sonokos Onkel. Sonokos Onkel, der den Green Emperor dort hat. Das ist ein Edelstein, den er ausstellen möchte und der von Kaito Kid gestohlen werden soll. Aber sie haben festgestellt, ja, alle Sicherheitssysteme, die sie ausprobiert haben und in tausenden Simulationen haben durchlaufen lassen, die Erfolgschance ist gleich null. Sie haben keine Chance gegen einen möglichen Angriff von Kaito Kid. Und ja, genau in diesem Moment kommt natürlich Makoto wie gerufen. Der boxt sich nämlich durch die ganze Security vom Anwesen nach oben, wie man sich so schön vorstellt. Und ja, dann trifft er dort auf Hirokichi. Und die beiden unterhalten sich miteinander. Und Makoto sagt dann, ja, ich möchte diesen Edelstein beschützen. Ich bin der Beste, ich kann das. Und dann sagt Jirokichi, um hier schön im Wechsel zu bleiben zwischen den Namen, nee, wer bist du denn? Hau ab, du kannst das gar nicht. So nach dem Motto. Aber er bekommt dann einen Anruf von Sonoko, war es, glaube ich. Und er fährt dann dort, 400 Mal in Folge ungeschlagen war Makoto, ja, dann ist er doch gut. Erst dachte er, er kann nichts und dann sagt er doch wieder, ja, nee, bester Mann hier, den brauchen wir. Also wird er schnell engagiert und auch das ganze Sicherheitspersonal, das sonst immer von Jinzo Nakamori aufgefahren wird, das soll diesmal nicht aufgefahren werden, denn Makoto soll der einzige Mann sein, der den Edelstein bewacht. Ja, und dann gibt es auch noch eine nette Challenge von Sonokos Mutter, die dann eben zu Makoto sagt, ja, wenn du es schaffst, dann Kaito Kid zu besiegen und den Edelstein zu beschützen, dann erkenne ich dich tatsächlich als Ehemann von, oder zukünftigen Ehemann von Sonoko an. Ja, dann bist du genehmigt. Und auch Kaito Kid hat noch eine kleine Challenge, denn der taucht am Abend bei Sonoko auf dem Balkon auf und die beiden unterhalten sich so ein wenig. Und ja, da wird dann so gemunkelt oder auch ein geheimer Plan zwischen den beiden geschmiedet, wie man denn Makotos Liebe tatsächlich bestätigen könnte, so wie es dann am Ende herauskam. Ja, dann kommt der Tag der Tage. Makoto ist im Suzuki-Museum zu sehen. Er sitzt auf dem Podest, wo sonst der Edelstein ausgestellt wird und hat den Edelstein um seinen Hals gebunden mit einer Kette. Also besser verteidigen kann man es eigentlich gar nicht. Als so, ja, als dann die Tatzeit näher rückt, werden dann alle Personen aus dem Museum herausgeschickt, damit auch ja niemand oder damit Kaito Kid sich als niemand von den Besuchern verkleiden kann und hier heimlich Zugang bekommen kann. Auch wenn man natürlich als Leser sofort weiß, ja, Kaito Kid wird sich schon als irgendjemand verkleidet haben von den Hauptcharakteren und dort irgendwie sich hineingeschummelt haben. Es hilft ja überhaupt nichts, die ganzen Passanten nach draußen zu schicken. Ja, aber man macht es halt trotzdem. Und Sonokos Mutter hat auch noch eine neuartige Modekollektion gekauft oder einige ja, Modestücke gekauft, damit sich sie und auch Sonoko und Ran so ganz speziell ankleiden können. in Unikaten, damit Kaito Kid diese Kleidungsstücke nicht kopieren kann und ihr Aussehen entsprechend nicht nachahmen kann. Ja, sehr gewieft tatsächlich, aber auch das weiß natürlich Kaito Kid zu umgehen. Und ja, dann kommt es zum großen Showdown zwischen Kaito Kid und Makoto. Ja, Kaito Kid hat es natürlich trotzdem geschafft, dann ihr entsprechend sich in dem Edelstein zu nähern und ihn in ja seinen Besitz zu bringen, so halbwegs. Dann kommt natürlich zu einem fulminanten Kampf zwischen Makoto und Kaito Kid. Da fliegen wieder die Fetzen, auch ein Markenzeichen von Makoto, wie wir schon in diesem Band festgestellt haben. Genau, und am Ende endet alles mit einem schönen Liebesgeständnis auch wieder von Makoto und Sonoko, weil Makoto eben erkannt hat, dass die Sonoko im Fall nicht die echte Sonoko war, sondern eben Kaito Kid, auch wenn der Grund, woran er es erkannt hat, dann doch ein etwas außergewöhnlicher war. Aber ich möchte sagen, wenn man es erkannt hat, dann hat man es erkannt und dann ist der Grund auch irrelevant. Ja, auch wieder sehr viel Screentime von Makoto hier in diesem Fall. Und ja, wie hat er euch denn so gefallen? Ich finde diesen Fall ziemlich super. Er hat viele tolle Momente, die herausstechen, zum Beispiel der, wo, also ich finde dieses Panel einfach toll, wo sie halt aus dem Museum kommen und das Juwel ist einfach an Makoto, wie er da sitzt und von den Menschen umringt ist und wachsames Auge hält, das ist einfach cool. Oder auch die Szene, wo Sonoko so die Hände von Makoto greift und sie sich versprechen, dass das alles klappen wird und so, das ist toll. Ja, das am Ende ist cool mit den Säulen, okay, ne, nehme ich noch, aber diese Szene mit den Luftkugeln, diese BB, diese Soft-Air Bullets, wie er die da fängt, die Szene finde ich, da würde ich so sagen, nee, also da ist ein bisschen viel. Ja, aber ansonsten ein super Fall für diese Konfrontation, sehr angemessen und ja, ein durchaus gelungener Abschluss für diesen Sonderband. Also bei mir ist es tatsächlich genau andersrum. Diese Software-Kugelszene, wo er diese Kugeln fängt und dann so von der Hand runterfallen lässt, ich meine, das ist ja ganz klar, das ist so cineastische, filmische Anspielung, die da gezeigt wird, so als, ja, ist nicht Superheld oder sowas, der da die Kugeln fängt und natürlich konnte man die hier nicht mit echten Kugeln beschießen, aber dann fand ich das cool, dass man das irgendwie so als Hommage mit Softair-Kugeln gemacht hat, anders als diese Szene mit den Säulen, wo einfach da diese massiven Säulen zertrümmert und da als Podest benutzt, um da, oder Wippe benutzt, um da hochzuspringen. Ja, aber das ist ja was, das wir uns dann später in einem Fall, den wir jetzt auch erst vor kurzem besprochen hatten mit Masumi, wo er das Auto aufhält und so, das sind jetzt diese Unrealitäten, die ja jetzt schon vorher anfingen, auch mit diesen 50 Mann, die da in kürzester Zeit niedergeschlagen werden von Makoto mit Hilfe von Ran, aber ja, das ein bisschen hier hat er die Spur zum Realismus verloren. Ja, das glaube ich so ein Punkt, der ist bei Makoto mittlerweile, müssen wir so als, naja, gesetzt sehen, müssen wir einfach akzeptieren, dass er da so ein bisschen aus dieser Realismus-Schiene auf jeden Fall rausfällt und auch mal ziemlich krasse Sachen macht. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, hat mir der Fall auch sehr gut gefallen. Tolles Setting, auch mit dem vorherigen einer der besten Fälle auf jeden Fall. Kein Makoto-Mangel, wirklich top. Wenn es mehr solche Fälle geben würde, dann hätte man eher mal eine Makoto-Selection machen können. Leider kam der Film zu früh oder die Selection zu früh. Naja, auf jeden Fall, ja, war es ein sehr guter Fall. 5/5. Edelstein kann man dafür vergeben. Ja, schließe ich mich an. Also der Fall hier, ja, hatte auch wieder eigentlich alles, was man so haben konnte. Mir persönlich hat auch gefallen, dass hier ja mehr oder weniger die gesamte Familie Suzuki auftrat. Mit Sonokos Onkel, Jiro Kishi, dann ihre Eltern und so, dass man auch so ein bisschen Familiengeschichte noch mit hatte und dass sie eben auch auf diesen Black Star-Fall, glaube ich, in ihrem Gespräch auch angespielt haben sogar. Ja, richtig. Shiro sagt ja sogar, dass er Kaito Kid sich ja schon mal als er verkleidet hat und so. Also das war schon cool, ja. Genau, ja. Und deswegen, ja, dann auch so die, ja, ich sag mal, die Einsatzbereitschaft von Makoto, dass er eben, ja, sämtliche Sicherheitsregeln bricht, um nur um beim Onkel da vorzusprechen und zu sagen, hier, ich muss das auf jeden Fall machen, weil Sonoko darf niemand anderen lieben außer mich und dieser komische, tolle Typ da, wer soll das sein, ne? Und wie sich das Ganze dann so entwickelt und ja, da ist auf jeden Fall, ja, alles dabei. Der Fall gehört auf jeden Fall in den Makoto-Sonderband. Hat sich auch dann gut zusammengepasst eben mit der Vorakte, mit den Kaito Kid und Suzuki Konfrontationen und macht eben auch Lust auf den Film, die Konfrontation. Und ja, von daher alles gut. Wie Lasse schon sagte, ein gelungener Abschlussfall hier für diesen Makoto Sonderband. Und weil Lasse noch ein paar gute Szenen genannt haben, die ihm besonders gut gefallen haben, möchte ich auch noch mal zwei nennen. Und einmal ist das die Szene, wo Kaito Kid auf dem Balkon steht von Sonoko und sie da dieses Gespräch führen. Das fand ich eine sehr coole Szene. Und auch diesen Spruch von Kaito Kid am Ende, wo er zu Makoto meinte, was ich nicht gestohlen habe, kann ich dir nicht zurückgeben mit Sonokos Herz. Also da muss ich auch sagen, das war auch eine richtig tolle Szene. Richtig guter Spruch, hat mir sehr gut gefallen. Ja, wirklich schön. Ja, ich fand den Fall auch wirklich überragend und macht natürlich Lust auf den 23. Film, den wir ja auch bald hier im Kino oder bei Anime On Demand oder wo auch immer bekommen. Das steht noch in den Sternen. Ja, also wirklich Top-Fall, auch mit hoher Makoto-Präsenz. Lediglich am Ende, ja, weiß ich nicht, hatte ich ein bisschen so Heiji und Kazuha-Flashbacks, wo dann, ja, woran hast du es erkannt? An meiner Schönheit? Nein, an deinem Ringfinger. Was? Ja, hat mich so ein bisschen daran erinnert. Aber ansonsten wirklich top und setzt Makoto gut in Szene. Und auch finde ich schön, dass es der letzte Fall in diesem Band ist, denn damit hat man natürlich diese Überleitung zum 23. Film auch ein bisschen gegeben. Als wenn man jetzt noch den nächsten Fall, den wir ja schon im deutschen Manga und im japanischen Manga damals, glaube ich, auch kurz hatten, aber es wäre natürlich zu früh gewesen, den in den Sonderband schon zu packen. Von daher, ja, wirklich bitter fast, dass er so kurz ist. Und ich wusste auch gar nicht, dass Makoto so wenig Auftritte hatte. Also ich dachte tatsächlich, der hätte mindestens 2-3 mehr, aber also relevante Auftritte. Aber tatsächlich ist das ja wirklich alles, was hier Makoto zu bieten hat. Und ja, ich finde, er kann tatsächlich häufiger auftreten. Das macht auf jeden Fall Lust auf weitere Auftritte von ihm. Und vielleicht sehen wir da in naher Zukunft ja mal wieder einen Fall mit Makoto im japanischen Manga. Und dann auch in Deutschland natürlich. Ja, vielleicht. Ich hätte fast vermutet, dass am Ende dieses Sonderbandes jetzt nochmal Werbung für Film 23 kommt. Ich weiß nicht, ob das in Japan der Fall war, aber hier in Deutschland ist es auf jeden Fall nicht der Fall. Black Belt Edition Ende steht da bei uns. Eine schwarze Seite mit dem Con-Logo nochmal. Und wir kommen auf die Werbung. Directive Con Best in the West. Atelier of Witch Hat. Color of Happiness. Gleipnir. Und To Your Eternity. Und dann haben wir hier hinten das Impressum, Directive Conan, Black Belt Edition aus dem Original Kyoko Makoto Selection, erste Auflage, verantwortlicher Redakteur Marco Walz, Gestaltung Claudia V. Philhauer und Mox, Koordination Angelika Schönhuber, Printed in the EU und nochmal der Egmont Manga Shop, danach noch die typische Stop-Boo-Seite und dann schlagen wir den Band zu und sind mit der Black Belt Edition am Ende. Wir haben jetzt in diesem Podcast sehr oft darüber gesprochen, der Fall hat einen Makoto-Mangel, das ist alles nicht so viel und wie passt alles zusammen? Das sehe ich auch alles so und das teile ich. Nur das Ding ist, ich würde das nicht den einzelnen Fällen ankreiden, sondern ich würde das eher auf die höhere Ebene heben und sagen, okay, diese Fälle sind zwar an sich mehr oder weniger gut, aber so insgesamt ist das von der Qualität her, würde ich schon sagen, eine gute Selection. Allerdings ist eben auf dieser höheren Ebene das Thema, lohnt es sich für einen Charakter wie Makoto, der eben diese Anzahl an Auftritte hat, wirklich einen eigenen Sonderband in dieser Form zusammenzustellen? Und dann muss ich schon sagen, die Antwort ist eher so nein, finde ich insgesamt. Ja, also ich finde schon, dass man insgesamt sagen kann, ob das jetzt so notwendig war und ob sich das jetzt wirklich gelohnt hat, das in dieser Form so zu machen, wäre ich eher bei nein. Und ich bin eher so dazu zu sagen, ja, dieser Cash-Grab irgendwie zum Film 23, dass man da irgendwas raushaut mit Makoto, finde ich doch insgesamt eher unnötig. Also ich finde tatsächlich den Sonderband sehr, sehr gut und ich möchte es auch begründen, denn ich habe das, also natürlich sind die Kaito Kid Sonderbände schon vergeben und klar, dass man dann irgendwie Potenzial sucht, Sonderbände rauszubringen, dann nimmt man Makoto. Aber im Gegensatz zu anderen Sonderbänden, die wir auch schon haben, seien es jetzt Shinichi oder meinetwegen auch die Special Black Edition oder FBI Selection oder wie auch immer sie heißt, das sind alles Fälle, die habe ich schon im Manga zigmal gelesen, habe ich schon im Anime zigmal geschaut und die sind jedem Fan eigentlich präsent, die kennt man. Shinichi wird wieder groß, die schwarze Organisation taucht auf und hier haben wir tatsächlich Fälle, die eher, ja, etwas unbekannter sind und, ja, weil Makotos Fälle, wo er auftritt, auch sehr verstreut sind. Und deswegen fand ich es hier sehr schön, dass man so von einem etwas unbekannteren Charakter diese Fälle mal gebündelt in einem Sonderband zusammengefasst hat. Natürlich nichts gegen die Special Black Edition oder so, die sind natürlich auch super. Aber mein Unterschied ist, dass diese Fälle, die kennt man alle. Und das sind große Highlights von Detective Conan. Und das hier sind Highlights mit einem Charakter, den man auch feiern kann. Es gibt bestimmt Leute, die haben Makoto als Lieblingscharakter oder mögen ihn sehr. Und für die ist es auf jeden Fall ein Sonderband, der sich lohnen kann, weil man hier auch, ja, und auch für alle, die nicht Makoto mögen, weil man halt seine Fälle gebündelt an einem Ort hat. Also das hat mir hier persönlich sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht auch, weil ich viele Fälle nicht mehr so gut kannte und hier eine gute Auffrischung bekommen habe, was Makoto angeht. Also ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits überzeugt der Band mit einer guten Auswahl an Fällen, weil sie einerseits Klassiker enthält, andererseits auch diese neuen Fälle, wo Makoto Gott sei Dank dann mehr Screentime bekommen hatte. Ist natürlich auch schwierig, wenn man den Charakter nach Europa schickt, dem viel Screentime zu geben. Ja, aber aber das ist halt ein Problem. Ja gut, da hat sich Gosho keine Gedanken gemacht. Er hat sich sicherlich nicht an die Fälle gesetzt und gesagt, ah ja, irgendwann kommt die Makoto Selection und da gebe ich ihm mal besser mehr Screentime. Das hat er sich vielleicht beim letzten Fall mit dem Kaito Kid nochmal gedacht, aber ansonsten wahrscheinlich am Anfang eher weniger Gedanken drüber gemacht. Und ich sehe das auch eher kritisch, dass es so ein Promo-Move ist, dass man da halt sich auf, ich weiß nicht, also wie viele Kaito Kid Selections gibt es denn? Also in Deutschland ist ja, glaube ich, nur einer erschienen, wenn ich das jetzt nicht gerade... Ich glaube, die zweite ist das, ne? Und es gibt noch eine davor, die die ersten Fälle mit ihm abhandelt. Die ist, glaube ich, nicht in Deutschland erschienen, soweit ich weiß. Weil ich da den Gedenk, mittlerweile haben wir doch noch, ja gut, wieder einige Fälle, die man hätte abdrucken können in einem Sonderband, weiß ich nicht, von Kaito Kid. Vielleicht hätte man das auch noch irgendwie mit reinnehmen können, dass man da die Charaktere mischt. Weiß nicht, ob das, dann hätte man auf jeden Fall eine größere Auswahl gehabt, dass man sagt, okay, es ist Makoto versus Kaito Kid und okay, dann sind die Fälle für sich genommen ohne Kaito Kid. Na, das macht vielleicht auch nicht so viel Sinn. Aber da hätte man sich vielleicht noch ein paar andere Gedanken machen können, weil man kann sich ja natürlich auch die Frage stellen, warum macht man nicht mal andere Charaktere in einen eigenen Sonderband? Ich meine, zum Beispiel Masumi Sera oder sowas, dass man solchen Charakteren nochmal einen Sonderband gibt. Nächstes Jahr. Yamamura vielleicht, einen komödiantischen Sonderband. Nein. Yamamura. Er geht durch die Decke. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Wahrscheinlich eher nicht, aber es gibt sicherlich noch den einen oder anderen Charakter, der es vielleicht eher verdient gehabt hätte, eine gute Selection zu haben oder wo es besser gewesen wäre, eine gute Auswahl an Fällen reinzumachen, weil hier bei der Makoto Selection, es ist keine Selection, also es wurden keine Fälle ausgewählt, sondern es wurden die genommen, die da waren. Und das stört mich so ein bisschen an der ganzen Geschichte. Deswegen ist ja auch eine Edition. Ja, im Deutschen. Im Deutschen, aber halt im Japanischen nicht. Da wurde es als Selection verkauft. Und das, ja gut, das, ja gut. Ja, ja, das, aber ich muss, ja, das ist halt wirklich ein Zwiespalt. Und naja, dafür, dass die Fälle, die enthalten sind, gut sind, kann man sagen, okay, es sind leider wenig. Der Band ist sehr dünn für den Preis. Das muss man auch sagen. Und Makoto ist jetzt nicht unbedingt, würde ich jetzt so sagen, mal abwarten, was der Film bringt, aber nicht so der Fanliebling. In Deutschland, in Japan weiß ich es nicht, aber ja, weiß nicht, ob sich das da überhaupt lohnt für so einen Charakter. Schwierig. Ja, wir sind natürlich auch verwöhnt, was Sonderbände angeht, mit 25 bis 30 Kapiteln für 6 Euro, muss man auch dazu sagen. Also ich finde den Preis von 6 Euro für 16 Kapitel auch gerechtfertigt. Natürlich, wir haben dickere Bände gehabt, aber man sollte den Band auch nicht unnötig strecken und das haben sie auch nicht getan und das ist auch weil gut. Weil sie es nicht konnten. Vielleicht ist er schon ein bisschen... Vielleicht ist er auch schon ein bisschen unnötig gestreckt mit den Fällen, wo Makoto nur ganz kurz zu sehen ist. Dann hätte es sich aber nicht gelohnt, wenn man die noch rauslässt, ein Sonderband zu machen mit den 3 Fällen, wo er wirklich eine große Präsenz hat. Halt den Einführungsfall und die beiden letzten. Das wären dann 9 Kapitel oder was? Das wäre dann doch schon arg kurz. Ja, aber ich finde 16 Kapitel für 6 Euro finde ich durchaus vertretbar. Auch wenn man natürlich, wenn ich sagen möchte, wenn ich 6 Euro habe und mir einen möglichst umfangreichen Band kaufen könnte, würde ich vielleicht den Band nicht kaufen, tatsächlich. Nee, ich würde andere Bände zuerst kaufen, aber ich würde den auch kaufen. Ich muss ihn hier ein bisschen verteidigen, diesen schönen Sonderband. Ja, nee, also ich finde auch, also das mit dem Verwöhnen, da habe ich ehrlich gesagt auch dran gedacht, als ich den Band in den Händen hier dachte ich so, oh, der ist aber dünn, so, weil ich als letztes, glaube ich, die Special Black Edition 3 oder irgendeinen ganz riesigen Sonderband gelesen habe und dann war der natürlich kleiner jetzt, aber trotzdem ist es halt mit 6 Euro kriegen wir einen geballten Band, das ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und wie wir gerade eben auch schon in aller Ausführlichkeit beleuchtet haben, hat der Band ja seine Stärken, ist ja auch von Makoto und ja, es gab natürlich das ein oder andere, was man hätte besser machen können, eben die ja angesprochenen, nicht eingedeutschten Bilder, die hier wirklich sehr viel vorhanden sind, was das Ganze nochmal aufgewertet hätte. Ja, wir haben bessere und schlechtere Fälle gehabt, ist natürlich auch immer jede Meinung subjektiv und der eine sagt, nee, Fälle sind alle super, da gibt's kein Rütteln dran, andere, so wie ich zum Beispiel, hatten dann eben auch Fälle, wo sie Makoto gerne lieber gesehen hätten. Ja, nichtsdestotrotz ist das ja ein guter Sonderband und den würde ich auch allen Sonderbandfreunden empfehlen, weil man eben im Vergleich zum ja, normalen Conan-Band ja, wie etwas mehr an Lesestoff geboten bekommt und ja, was Philipp eben auch schon sagte, man bekommt viele Fälle von Makoto oder alle. Naja, viele sind es jetzt, wir haben ja noch ein paar in der Zukunft. Aber eben halt auch den ersten Fall und dann ist ja eine längere Pause und dann jetzt die vom Ende und so. Also schön, dass das alles gebündelt ist und ja, von daher würde ich sagen, wenn ihr Fans der Sonderbandreihe seid, dann legt euch den ruhig zu. Mit 6 Euro kann man da absolut nichts falsch machen und hat auch ja, wenig Langeweile. Also sehr schön flüssigen Lesestoff mit vielen spannenden Geschichten. Ja, wenn ich noch was zur deutschen Umsetzung loswerden darf. Mein Gesamtfazit fällt hier wieder umfangreich aus, als ich es geplant hatte. Also ich finde die deutsche Umsetzung tatsächlich in diesem Band sehr gut im Vergleich zu anderen Bänden. Natürlich, die Panels fehlen, das hatten wir, also in den Zwischenkolumnen, wie es hier so schön heißt. Das ist aber schon ein ewiger Kritikpunkt, den wir bei den Sonderbänden haben, bei den japanischen Sonderbänden. Und sonst natürlich einige unschöne Situationen, wo man das hätte besser machen können. Aber grundsätzlich ist der Band von der deutschen Umsetzung sehr, sehr gut. Einfach weil es, also man hat natürlich nichts geändert im Vergleich zu den Originalbänden. Aber man hat hier halt den Vorteil, dass die Originalbände da in der Hinsicht ziemlich gut waren, was also wenig Fehler enthielten und man diese Fälle dann übernommen hat. Von daher glänzt dieser Band auch deswegen natürlich sehr stark. Soll natürlich nicht darüber hinwegsehen, dass man hier die Fehler hätte verbessern können, was nicht passiert ist. Aber insgesamt, so vom Gesamtbild, hat man hier tatsächlich sehr wenig Fehler und sehr wenig Ungenauigkeiten. Das Schlimmste, was man dann, was mir jetzt so auffällt oder was ich sagen würde, ist, was Lasse sagte in den Zwischenkolumnen, wo man dann einige Ungenauigkeiten drin hatte bei den Bezeichnungen. Das ist dann doch etwas störend. Aber so an sich von der Rechtschreibung und so weiter, alles eigentlich top, würde ich sagen. Naja, aber wie du schon gesagt hast, das ist ja größtenteils einfach nur der Verdienst davon, dass das hier zufällig Fälle sind, die in ihrer Ursprungsform schon keine Fehler hatten. Also, das ist natürlich, das ist natürlich schön, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Band deswegen glänzt. Nein, also glänzen nicht, aber wenn man jetzt überlegt, den Band zu kaufen und man möchte gern einen Band haben, der relativ fehlerfrei ist, dann würde ich sagen, ja, das ist ein Band, der relativ fehlerfrei ist. So von der Hinsicht. Und das natürlich geschuldet, weil die Originalbände oder die Fälle im Original fehlerfrei waren, recht fehlerfrei. Und ich denke, man muss das erwähnen, weil sich in letzter Zeit in der einen oder anderen Veröffentlichung auch mal mehr Fehler eingeschlichen haben und wir froh sein können, dass hier nicht so viele Fehler drin sind, was aber eigentlich auch der Standard sein sollte. Ja, hier genau, so. Ja, zwiegespalten muss man das auch hier sehen, ja, tatsächlich. Gut. Mit einem diesmal eher durchwachsenen Fazit im Vergleich zu vielen der letzten Sonderbände sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich würde sagen, wenn ihr es geschafft habt, trotz der Corona-Krise euch diesen Band zuzulegen und ihr damit Spaß hattet oder auch nicht, dann lasst es uns gerne wissen auf unseren Projektseiten, natürlich connews.org oder auch conforum.org, wo man natürlich zu diesem Sonderband gerne auch diskutieren kann. Und falls ihr jetzt zum Beispiel dadurch Lust bekommen habt, vielleicht in einem Wiki aktiv zu werden und dort vielleicht ein bisschen was zu Magoto zu schreiben oder über seinen Artikel drüber zu gucken, dann könnt ihr das gerne machen auf conwiki.org und uns auch auf unseren anderen Social Media Seiten besuchen: youtube.com/connews, vielleicht hört ihr da gerade diesen Podcast, twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews. Wir haben einen Discord-Channel, dafür müsst ihr einfach nur auf connews.org/discord gehen und kriegt dort den Invite-Link. Ihr könnt auch uns unterstützen auf Patreon oder indem ihr über unseren Amazon Ref-Link einkauft. Und da freuen wir uns natürlich über jegliche Form von Unterstützung und Beteiligung sehr. Das war's mit diesem Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss und viel Spaß mit der Makoto und Sonoko in Love Selection. Ja, vielen Dank, dass ihr diesen Kampf, Cast verfolgt habt und wir hören uns beim nächsten Mal.